Moin Moin und hallo zum nächsten MTV Game One Test Podcast Test irgendwie. Ich bin der Gregor. Und ich bin der Eddie. Und ich bin, reingelegt. Wir sind nur zu zweit jetzt. Nur was ganz Besonderes. Ist was ganz Besonderes. Zwei Stühle, eine Meinung, könnte man fast sagen. Ja, das ist auch super zusammengefasst, ja. Was wir heute nämlich machen wollen. Heute sind wir momentan nur zu zweit, weil wir haben herumdiskutiert, was könnten wir noch ein Thema für einen Podcast machen. Und da ist Eddie und mir aufgefallen, dass wir beide relativ große Fans im Nachhinein sind von der schönen Rollenspielserie Phantasy Star von Sega. Man muss dazu sagen, in gewissen einschlägigen Internetforen treibt sich der Gregor mit seinem Nickname Chess Ashley herum, was wiederum der Name des Protagonisten von Phantasy Star 4 ist. Und Das stimmt, oder? Ja, das ist das war für mich total der Flash, als ich das rausgefunden habe. Also ich kannte quasi dein alter Ego, bevor ich dich kannte, weil ich auch in diesem Forum unterwegs bin und ja, logischerweise, wir können es im Maniac-Forum, ne? Genau. Und sind ja auch viele Zuhörer immer dabei, die auch im Maniac-Forum unterwegs sind, und da bist du halt als Chess Ashley unterwegs, und ich habe mich immer gefreut, wenn ich den Namen irgendwo gelesen habe, weil ich gedacht habe, okay, da ist ein Freund im Geiste. Eben, einer, also wenn man den Namen kennt, ja, da muss man das Ding ja auch wirklich gespielt haben, weil das ist ja kein Allerweltsname. Ist auch sehr lustig gewesen, ich bin damals ins Maniac eingestiegen, glaube ich, irgendwann 95, 96, 97, so relativ am Anfang, wo ich an der Uni dort angefangen habe. Und das war ja nicht mein erster Name, den ich dort hatte. Welchen hattest du als erstes? Ich hatte mich damals in der Phase, hatte ich gerade Final Fantasy 7 bekommen, und da habe ich gesagt, ey, was ist das Coolste, was du machen kannst? Sephiroth. Sephiroth habe ich mich genannt und dann gemerkt, dass ich es falsch geschrieben habe. Ich habe nämlich hinten dann, glaube ich, das H oder T und H verwechselt hinten also am Namen. Sephiroth. Sephiroth oder irgendwie sowas geschrieben. Und wer es nicht kennt, Bösewicht von Final Fantasy 7, aber ich denke mal, alle, die jetzt zuhören, haben vielleicht schon mal was von dem gehört. Falsch geschrieben, und ich wollte dann neu anmelden und gemerkt, in der Zwischenzeit hatte sich jemand korrekt mit dem Namen angemeldet. Und dann muss ich mir was anderes ausdenken. Und letzten Endes bin ich auch relativ froh, dass ich die Wahl dann gemacht habe auf Chess Ashley, weil es einerseits ist ein bisschen Insider-mäßig, weil das Spiel, Phantasy Star 4, kennt eben nicht jeder, und es ist ein Spiel, was für mich persönlich sehr viel bedeutet hat, und für Eddie, soweit ich es mitbekommen habe, ja auch, und da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Wo du sagst, es freut mich, dass es dich gefreut hat, dass du dann meine Postings dann dort gesehen hast mit dem schönen Namen, der dort mit dabei war. Ich habe mich auch dementsprechend auch immer ein bisschen gefreut, wenn ich dann deine gesehen habe, weil du bist ja als Snatcher unterwegs, und Snatcher, eines meiner Lieblingsspiele auf dem Mega CD damals, habe ich extra sogar in der Sendung hier ausgegraben. Eigentlich das einzig gute Spiel fürs Mega CD. Das einzig gute, was danach nicht mehr aufgelegt wurde. Ja. Also die Luna-Teile finde ich auch noch super. Stimmt, die Luna-Teile. Aber die sind auf der PS1 besser, ehrlich gesagt. Also dementsprechend, ich meine, das sind so Geschichten, man liest die Namen über Jahre hinweg, ne? Und wenn man dann sich letzten Endes irgendwann mal trifft und dann in Ruhe austauscht. Was, du bist Chess Ashley? Nein. Ja, das gibt's hier gar nicht. Du bist Snatcher, dieser Kerl, der da so rumhampelt im Fernsehen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Aber gut, bevor wir dann weiter hier in Erinnerungen und so weiter schwelgen, lass uns das doch mal weiter in Richtung Spiele machen. Wir machen das dementsprechend jetzt hier. Die Phantasy Star Serie ist nicht so umfangreich wie die anderen Themen, die wir hier behandelt haben, mit Silent Hill, mit Metroid und so weiter und so fort. Deshalb machen wir das jetzt hier in der vertrauten Runde erstmal zu zweit, dass wir über die Spiele kurz quatschen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen mehr von den Phantasy Star Sachen gespielt als Eddie jetzt hier. Und wir werden uns nachher den Trant nochmal dazu holen, weil den wollten wir eigentlich gleich von Anfang an mit dabei haben, aber ihr kennt ja Trant mittlerweile. Oh nee, dann weiß ich wieder nicht, was ich sagen soll und dies und jenes. Aber Trant ist ein ganz großer Fan der aktuellen Phantasy Star Spiele, Phantasy Star Online und Phantasy Star Universe. Und da wird er uns mit seiner Expertise, weil der hat hunderte von Stunden in den Spielen verbracht. Unglaublich. Aber das ist Trant eben mal. Ja. Wer das Demon's Souls Video gesehen hat bei GameOne.de, ich glaube, der wird schon dann dementsprechend wissen, wie Trant dann draus. Aber wir werden nachher mal eine kurze Pause machen und ihn dazu holen. Ich würde gern dann einmal direkt anfangen. Ich glaube, das Spiel hast du wahrscheinlich nicht gespielt, glaube ich, Eddie. Das allererste Phantasy Star. Natürlich habe ich das gespielt. Du hast es gespielt. Natürlich. Aber damals als Kind oder später nachgeholt? Schon als Kind, allerdings nicht auf dem Master System direkt, sondern tatsächlich habe ich das auf dem Game Gear mit Master System Adapter gespielt. Oh, auf dem Game Gear sogar. Ja, erinnerst du dich noch an diesen dicken, fetten, klobigen Master System Adapter? Ja, das... Genau, dann hast du dann hinten, den musst du, glaube ich, sogar teilweise anschrauben. Anschrauben, genau. Damit das nicht abfällt. Und dann die dicken, fetten Master-System-Module rein. Und ja, so habe ich das zum ersten Mal gespielt. Ich hatte es damals, ich weiß nicht, ich hatte es verpasst direkt zum Anfang, weil mein Master-System hatte ich erst ein paar Jahre später bekommen, aber mir dementsprechend dann mitgekauft, weil damals schon die Rollenspielsucht angefangen hat in der Form. Und natürlich war es da schon ein bisschen älter, so Mitte der 90er, Anfang der 90er etwa. Aber es hat mich schon ein bisschen geflasht, weil einfach bei den Master-System-Spielen, das war so ein Ding, das sah damals für ein Rollenspiel einfach fantastisch aus, fand ich. Weil es ja auch zum Beispiel ein Element hätte, was die späteren die späteren Phantasy Star Teile gar nicht mehr hatten, nämlich das Dungeon Crawling. Im Prinzip ist man bei Phantasy Star 1 ganz normal auf einer Oberweltkarte langgelaufen, wie man es auch von den anderen Phantasy Stars kennt, aber im Dungeon dann war man in einer klassischen Shining in the Darkness esken 3D-Perspektive. Genau, das war ein Thema, womit ich mich lustigerweise vor einiger Zeit noch mal ein bisschen näher mit beschäftigt habe, weil ich da für andere Zeitschriften hier Specials und so weiter geschrieben habe. Und Phantasy Star kam damals in Japan, glaube ich, raus, so knapp ein, zwei Jährchen, nachdem damals Dragon Quest in Japan rausgekommen ist. Und wer sich mit der Thematik beschäftigt hat, Dragon Quest war Ende 86 das erste Japaner-Rollenspiel, was es je gab. Was sich orientiert hat an den ganzen westlichen Geschichten, sowas wie Ultima, sowas wie Wizardry, nur ohne die 3D-Komponente. Wann kam Final Fantasy raus? Final Fantasy kam, ich glaube, so eineinhalb Jahre später raus, so, Mitte, Ende 87. Zum Glück habe ich das Special geschrieben vor ein paar Tagen, deshalb habe ich es noch einigermaßen im Kopf. Dragon Quest, vorher haben die Japaner allgemein Rollenspiele nicht wirklich gemocht, das war ja wirklich eine Wessi-Domäne. Da hattest du sowas wie Ultima und Wizardry eben, wenn du das gespielt hast, und da hattest du teilweise diese Top-Down-Perspektive, wie du es von Japaner-Rollenspielen auch erkennst, wo du das kleine Mannequin siehst, das rumläuft auf der Map, aber sobald du im Dungeon drin warst, hattest du diese 3D-Perspektive, wo du durch Kerker und irgendwelche Schluchten und endlose Abgründe dort entlang gelaufen bist und hast du die Monster in 3D auf dich zulaufen sehen. Eye of the Beholder, Lands of Lore, Beholder, die dann alle gekommen Dungeon sind. Dungeon Keeper, wie sie alles heißt. Nicht Dungeon Keeper, dann doch, nee, dann, wie hieß er? Dann Dungeon Master. Dungeon Master, ja, genau, ein ganz großes Ding. Und dementsprechend, das hatte Dragon Quest nicht gemacht. Aber Dragon Quest war auf dem NES dann drauf gewesen und Sega hat damals fett die Panik bekommen, scheiße, jetzt sind Rollenspiele in und wir haben keins. Haben sie also gleich hingesetzt und dann eins entwickeln lassen und sich natürlich da auch orientiert, wie die Wessi-Rollenspiele sind. Und das erste Phantasy Star ist so, könnte man fast schon sagen, so eine Japaner-Version von Ultima. Du hast das herumgelaufe in den Städten, dass du von oben eine kleine Figur siehst, dass du einkaufen kannst in Läden mit großen Porträts von den, die Läden sind ja keine Läden, wo du reingehen kannst, sondern einfach ein Porträt vom Verkäufer, wo du dann deine Listen hast. Wenn du draußen bist, siehst du wieder die Vogelperspektive und sobald du in einem Kampf oder in einem Dungeon bist, hast du diese coole 3D-Perspektive. Und witziger Fact ist, glaube ich, dass die 3D-Dungeons, die waren anfangs nicht so geplant, die sahen nämlich echt cool und echt flüssig aus für die damalige Zeit. Das ist genau das, woran ich mich erinnere, weil bei zum Beispiel Eye of the Beholder oder so, da ist man auf dem PC ja immer so Bild für Bild. Es war wie, du bist nach vorne gegangen und das Bild wurde im Prinzip immer größer, aber es war kein richtig flüssiges. Das war dann, glaube ich, bei Lands of Lore oder so dann auch. Und bei Phantasy Star haben die das tatsächlich so hingekriegt, dass du einigermaßen flüssig, richtig smooth durch die Dungeons gelaufen bist. Genau, es sah auf einmal, als du hast nicht nur zack, zack, du hast wirklich Schritte gemacht und du hast dich vernünftig gedreht und so weiter. Lustigerweise, die 3D-Komponente wurde gemacht von Yuji Naka. Yuji Naka, der Erfinder von Sonic oder quasi, der die Sonic-Spiele mit dem Sonic-Team gemacht hat. Ich habe mir zuletzt, dieses Jahr, war ich auf einem Event für Sega in London und da war Yuji Naka anwesend und ich habe meinen Phantasy Star mitgenommen und habe es von ihm unterschreiben lassen. Super. Mein Original Phantasy Star. Ich glaube, viele haben auch eben nicht gewusst, dass er daran mitgearbeitet hat, weil sein Name dabei nicht so oft auftaucht, aber ich habe mich gefreut, dass ich das dann mal nachholen konnte in der Form. Und ja, das erste Phantasy Star eben damals, Ende der 80er, war wirklich sehr weit fortgeschritten, was Technik, was Grafik angeht, hatte eine coole Story. Du hast das erste Mal einen weiblichen Protagonisten gehabt für die damalige Zeit, hast du mittlerweile natürlich auch nicht so oft. Alice. Weiß ich auch nicht mehr. Nee, ich sehe sie gerade nicht bei Wikipedia direkt. Ja. Ich muss nochmal genau gucken. Alice Landale hieß sie. Kann mich erinnern, später gibt es ein Schiff, das heißt die Landale bei Phantasy Star 4, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und Alice, das war so, natürlich kann man sich jetzt hier kein High-Quality mit Super-Twist-Plot wie heute dann vorstellen, aber war für die damalige Geschichte eine eine Mixtur aus Fantasy, wie du es im Namen hast, und so Science-Fiction-Elemente, was ich auch sehr besonders fand. Du warst eben nicht nur auf so einem Fantasy-Planeten, sondern Alice musste den Tod wollte den Tod ihres Bruders rächen, der von irgendeinem Despoten umgebracht wurde. Und zu diesem Zweck ist sie nicht nur auf einem ganzen Planeten herumgelaufen, um dort die Leute um sich zu scharren und die Schergen des Bösen zu bekämpfen, sondern von Planet zu Planet geflogen, teilweise sogar. Und es war auch ziemlich komplex, was die Aufgaben anging. Also es ging nicht einfach nur, also ich erinnere mich noch zum Beispiel dran, dass man, glaube ich, irgendwie ein Raumschiff zusammenbauen musste erstmal und die Einzelteile sich besorgen musste und so. Und also es war schon sehr abwechslungsreich auch in der Art und Weise, was man für Aufgaben hatte. Und es war sehr komplex. Also ich weiß jetzt, kann keine Stundenzahl mehr nennen, aber zumindest hatte ich damals das Gefühl, dass das Spiel echt ziemlich lange dauert. Es hat auch wirklich extrem lange gedauert. Also du bist für ein damaliges Spiel der Zeit, ich glaube, so die Durchschnittszeit so zwischen 20, 30, 40 Stunden. Und das für ein Konsolenspiel, ne? Ja. Also wenn du anders für ein Game Gear Spiel vor allem von einem Game Gear, wo die Batterien so eine halbe Stunde halten. Exakt, genau so. Sechs Batterien für eine halbe Stunde, dann sieht man schon, wie viel Geld in die Batterien reingeflossen ist, bis man Fantasy Star mal unterwegs dann durch hatte. Ja. Na, dementsprechend, ich hatte es eben einige Zeit lang später gespielt und damals auch, glaube ich, durchgespielt, weil ich mich nicht komplett irre. Ich habe es zuletzt vor ein, zwei Jährchen nochmal gespielt, weil da kamen alle Fantasy Star Spiele wie alle paar Jährchen mal in der Collection raus. Und da hat Sega eine ganz schöne japanische Collection gemacht, die auf der PS2 läuft, wo die Spiele drauf sind, also nicht nur emuliert, sondern richtig portiert. Da sind sogar Optionen drin, dass du einstellen kannst, dass die schneller laufen, was auch, glaube ich, gleich nochmal zur Sprache kommt bei Fantasy Star 2. Dass du die Laufgeschwindigkeit der Charaktere ändern kannst, dass die Gegner mehr Experience abwerfen, dass du also nicht mehr so viel aufleveln musst zwischendurch und dass du es heute noch relativ spielbar machen kannst. Und ich habe Fantasy Star da nochmal gespielt, eben vor zwei, drei Jahren das erste. Und es hält immer noch sich sehr gut, finde ich. Mhm. Also speziell eben, wenn du dann Sachen aus der Ära hast, dieses Vergleich, weil das allererste Final Fantasy kannst du nicht mehr wirklich spielen. Ja. Selbst in den Neuauflagen, die es ja x-fach gibt, ist für PSP und sowas, finde ich so sehr, ja, sehr gehen einfach. Und Dragon Quest natürlich hat sich in eine andere Richtung weiterentwickelt, jetzt schön pompös Sachen. Ich glaube, du hast Dragon Quest 8 jetzt zuletzt mal ein bisschen gespielt, ne? Genau. Das ist natürlich, die aktuellen Spiele sind cool, aber die alten sind schon extremst veraltet, ne? Ja. Und da ist Fantasy Star ein Ding, was sich echt gut gehalten hat. Das ist für mich persönlich auch das beste 8-Bit-RPG, was es auf Konsolen gibt. Ja. Also ich glaube, ich überlege gerade, das ist, glaube ich, sogar das einzige RPG, was ich auf 8-Bit gespielt, also so richtig klassisch RPG. Ja, wir haben auch relativ wenig damals bekommen in Europa. Ja. Ich weiß, bei meinem Fantasy Star ist drin eine deutsche Anleitung auf Fotopapier gedruckt, zusätzlich zum Handbuch mit reingelegt und anscheinend ja wirklich von der deutschen Sega-Niederlassung damals hier, weil es ein komplexeres Spiel war als sonst, neben diesem achtsprachigen Handbuch, was normalerweise drin ist bei den Master System-Spielen, was so billig gedruckt ist, wirklich aus Papier anscheinend per Hand ausgeschnitten, selber gestapelt, damit du es da dabei hast und so ein Storybook einfach mit dabei. Die wussten eben nicht, was sie sonst damit anstellen sollen. Die wollten irgendwas extra bieten und war schon ein echt cooles Ding. Aber wir wollen uns jetzt nicht hier Ewigkeiten über Fantasy Star 1 unterhalten, denn richtig los ging es für mich damals dann auch Fantasy Star 2. Auf dem Sega Mega Drive. Kann ich mich noch heute recht klar erinnern. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, Zeitschriften zu lesen damals oder Computerspielzeitschriften. Damals die Powerplay. Für mich quasi jeden Monat das Highlight, was dann immer im Zeitschriftenregal war. Und natürlich damals als C64-Fan und Spieler und Besitzer, da hast du natürlich die coolen Sachen dort gesehen. Aber Leute, die einen Amiga hatten, Leute, die einen Atari ST hatten, der PC so langsam auch entkommen, die hatten natürlich wesentlich aufwendigere und coolere Spiele. Für Rollenspiele war der C64 ein bisschen so, noch nicht ganz die richtige Plattform. Und Fantasy Star war auf einer Konsole, die man sich damals eben leisten konnte. So in Japan, glaube ich, wenn ich hier gucke, 89 kam es raus, aber hier in Europa so 91 etwa. Und dass du ein Spiel, was in den Screenshots schon mal so geil aussah, mit Space Design, mit coolem Look und so weiter und so fort, dass es einigermaßen bezahlbar ist, da konnte ich davon träumen eben. Ich konnte nicht davon träumen, dass ich mir einen Amiga kaufen kann oder einen PC. Ja, ich erinnere mich noch, bei Fantasy Star 2 war das Handbuch, glaube ich, gleichzeitig auch schon Player's Guide, Lösungsbuch. Genau. Ein richtig dickes, sehr gut gemachtes Lösungsbuch. Und ich erinnere mich, dass ich das auch benutzt habe. Und ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, also ich habe das Spiel nie gespielt ohne dieses Lösungsbuch. Und ich kann mir vorstellen, dass es, weil es selbst mit Lösungsbuch schweineschwer war, dass es fast unmöglich ist, das ohne Lösungsbuch zu spielen, weil gerade die letzteren Dungeons sind so unfassbar komplex mit mehreren Ebenen, wo du dich an den richtigen Stellen runterfallen lassen musst, um auf eine andere Ebene zu kommen, dann wieder eine Treppe hoch, und wenn du da den Weg nicht kanntest und da nicht diese dieses Lösungsbuch quasi hattest, dass du wie Blaupausen gucken konntest, wo du umblättern konntest, ah, wenn ich da runterfalle, kannst du auf der nächsten Seite gucken, wo du rauskommst, konntest dir genau den Weg planen. Mit den Random-Encountern, die dann auch so richtig häufig waren, aber auch richtig krass in den letzten Leveln, und du musstest das alles schaffen, ohne zu speichern, bis zum Endgegner zu kommen. Also das war schon ein richtig... Das ist schon ein richtig harter Tobak immer noch. Absolut. Ich hatte es mir damals auch ein bisschen später gekauft, dementsprechend, weil ich mein Mega Drive nicht sofort zu der Zeit hatte. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe es von der Videothek gekauft, weil das war so eins der Spiele, wo die Videotheken, wo man wirklich noch regelmäßig hingegangen ist und geguckt hat, was gibt's denn da, was kann man übers Wochenende mitnehmen und vielleicht sogar durchzocken. Und Phantasy Star war immer so ein Ding, was relativ oft im Regal drin blieb, weil ich glaube nicht, dass es so das Standardspiel war, was die Leute geholt haben, aber als ich es mir von dort dann gekauft habe, für 20 Mark oder was auch immer, das hatte keine normale Hülle mehr bei mir, weil die hatten das in eine Videothekhülle reingepackt, weil in die normale das Handbuch gar nicht mehr reingepasst hat. Dieser 120, 130 Seiten Mini-fette Guide. Und wie du es gesagt hast, ich kann mir auch nicht vorstellen, und du kannst es wahrscheinlich auch nicht vernünftig spielen, weil einerseits, okay, gegenüber dem ersten Phantasy Star, das war natürlich auch schon ein bisschen schwer, aber ich finde, das ist schon teilweise noch managebar gewesen, was du dort gemacht hast. Phantasy Star 2 hat zwei Dinge gemacht. Und der größte Unterschied ist, dass es auf die 3D-Dungeons verzichtet hat. Genau. Du hattest nicht mehr dieses typische, du bist in einem Kerker und musst dich dann aus der Ego-Perspektive orientieren, okay, in dem Gang war ich schon und da war die Kiste und da kann ich dorthin. Davon gab es in Phantasy Star 1 auch ein paar verwundene Dungeons, aber bei Phantasy Star 2 ist das dann teilweise, weil du dort überall aus dieser Vogelperspektive rumgelaufen bist, hattest du eben die Möglichkeit, diese, ja, Dungeons mit 10 oder 12 Ebenen zu haben, wo da ein Loch ist, wo du durchfallen musst, wie du gesagt hast. Und das sind so Geschichten, wenn du das aus dem Gedächtnis machen willst, bei Leveln und bei Stockwerken, die teilweise exakt gleich aussahen. Ja. Also du weißt ja, okay, jetzt bin ich dort gelandet, jetzt muss ich dorthin. Wenn du da die Referenz des Handbuchs nicht hast, ist es kaum zu spielen. Zusätzlich dazu, du läufst schweinelangsam durch die Gegend. Also der ist wirklich dein Hauptcharakter in der Geschichte. Du spielst diesmal nicht mehr eine Frau, sondern einen Mann. Oder ich glaube teilweise sogar einen Androiden oder was es dort war. Geht auch irgendwie, es fängt damit an, dass er einen Albtraum hat und dann ist wieder komplett die Kacke am Dampfen, sozusagen. Ich bin meist immer nicht so dafür, dass man so Spoiler für alte Sachen reintut, aber ich glaube, Phantasy Star 2, ich würde auch niemandem sagen, dass es jetzt nochmal anfassen soll. Aber also kommt drauf an, wie die Affinität zu so klassischen japanischen Rollenspielen ist, aber das stimmt. Es gibt einfach mittlerweile, es gibt zu viel, was man eher vorziehen sollte, aber. Also es macht trotzdem noch Spaß, glaube ich. Es macht Spaß, wenn man sich dann wirklich darauf einlässt. Ne? Ja. Also speziell von Phantasy Star, wenn wir darauf zu sprechen kommen, bei Phantasy Star 4 nachher, ist für mich immer noch ein zeitloses Game, was ich alle paar Jahre mal durchspiele und was immer noch sehr gut funktioniert, wo sie auch alle Probleme adressiert haben, die sich mit Phantasy Star 2 und 3 später auch nochmal eingestellt haben. Aber Phantasy Star 2 hatte für das Verhältnis damals eigentlich eine recht coole Story, in der Form, weil ich meine, jeder, der Final Fantasy VII gespielt hat, der erinnert sich immer noch an den großen Twist, der dort war. Du hast deine liebe Freundin Aeris und die wird mitten im Spiel dann einfach mal umgebracht und getötet. Und die Geschichte ist eben, wo sich heute immer noch die Leute an Final Fantasy VII hochziehen. Oh, dieser geile Story-Twist und so weiter. Das ist so traurig. Hat das Phantasy Star 2 schon viel früher gemacht? Phantasy Star 2 hat es viel früher gemacht. So mit Ney. Mit Ney. Wenn du das Spiel anfängst, du bist eben dieser Space Ranger, was auch immer, und hat einen Albtraum. Und er wohnt in der Stadt. Und dort hat er eine Freundin, die ihm zugelaufen ist. Ich weiß nicht mehr genau, was das Detail war. Ich weiß nicht, ob seine Freundin war oder sie direkt. Aber ist dein Kumpane und dein Partymitglied ist Ney, so ein gut aussehendes Mädel mit Katzenohren. Ja, also es ist, überhaupt muss man sagen, der Fantasy Star Stil, wer ihn nicht kennt, ich würde ihn am ehesten mit Saber Rider vergleichen. Vielleicht kennt man das, also wirklich schon sehr japanoid, schon klassisch Anime, die Helden, also alle mit unterschiedlichen Haarfarben und so. Und Ney halt zu dem Zeitpunkt hatte, glaube ich, sogar ein Katzenschwänzchen. Katzenohren, so Spandex-Anzug. Rosa Katzenohren. Und das Krasse ist, normalerweise würde man jetzt denken, okay, voll uncool. Der Clou bei Ney war aber, dass sie reingehauen hat wie kein anderer. Sie hat nämlich Krallen gehabt. Die Krallen, und das Geile bei Phantasy Star war, was mich auch unheimlich motiviert hat, was ich ein geiles Feature finde und immer noch schade finde, dass das bis heute selten genutzt wird, ist, dass du deinen Protagonisten zwei Waffen in jede Hand stecken konntest. Und das hat sich dann auch direkt im Spiel bemerkbar gemacht. Wenn Ney nur eine Kralle hatte, ist sie halt einmal zum Gegner hin, hat einmal geschlagen. Wenn sie zwei Krallen hatte, hat sie halt auch direkt doppelt so viel Damage gemacht. Und das hat dann schon ordentlich reingehauen. Die war richtig, richtig gut zu dem Zeitpunkt. Das ist eine Sache, die dazugekommen ist, dass das Kampfsystem, was sich später durch die späteren Fantasy-Star-Teile gezogen hat, beim Zweier dann auch festgesetzt hat. Du hattest bei dem Kampfsystem immer noch diese Perspektive aus der Ego-Sicht eigentlich, wo du den Gegner vor dir gesehen hast. Aber du hattest nicht mehr das körperlose Ich, was du dann nicht gesehen hast, sondern deine Charaktere waren mit dem Rücken aufgereiht am unteren Bildrand. Wie im Kinosessel vor dir sitzen. Genau, als ob die auf dem Kinosessel sind und so weiter. Aber du hattest das Gefühl, du stehst hinten in der zweiten Reihe bei denen und hast dementsprechend, wenn du sie dann ausgerüstet hast mit den verschiedenen Waffen, ich weiß auch nicht, war das in Teil 2 schon so diese Sache mit dem Bumerang, wo du verschiedene Reihen treffen kannst und Slasher so. War das, den hatte die, ich weiß nicht mehr, hieß sie Anna? So die Blonde, weiß ich noch, die hatte dann, ich glaube, die hießen Slasher, diese Teile. Hat sie geworfen und dann ist der einmal von rechts nach links oder von links nach rechts komplett durch die gesamten Gegner durchgegangen, genau, und hat alle getroffen. Genau, anstatt dass du nur einen triffst, wo du schon echt taktisch schon dir coole Sachen überlegen kannst, das ist dann auch noch dann immer weiter aufgeführt worden. Aber das war eine Geschichte, die hat mir dann auch speziell immer Spaß gemacht. Natürlich war die Frequenz sehr hoch der Kämpfe und es war knüppelschwer teilweise. Ja. Vor allem, weil du eben dann, speziell wenn du in den Dungeons bist, du bist teilweise stundenlang unterwegs, hast nicht mehr genug Items übrig, um dich zu heilen oder Zauber und so weiter. Dein Escape-Zauber funktioniert nicht mehr, weil du vergessen hast, da noch mal ein bisschen MP zur Seite zu legen. Weil und der man konnte nur speichern in der Stadt. Nur in der Stadt speichern. Also da gab es keine Save Points wie bei Final Fantasy VII, kurz mal vom Endgegner speichern, sondern wenn du beim Endgegner verreckt bist, dann Halleluja, zurück in die Stadt und noch mal durch den gesamten Dungeon und alles einsammeln, was du eingesammelt hast. Du musstest eine echt große Toleranzgrenze haben. Also ich ärgere mich heute ja schon, wenn ich mal so 20 Minuten verliere, weil ich vergessen habe abzuspeichern oder aus der Konsole ausgegangen ist, weil ich weg musste und so weiter und so fort. Aber stellt euch mal vor, ihr verliert mehrere Stunden Fortschritt mit Aufleveln, mit komplizierten Dungeons, mit Items, die ihr gefunden habt. Aber deshalb musste man sich eben in dem Spiel auch aufleveln. Also ich erinnere mich teilweise, dass ich, bevor ich in einen Dungeon gegangen bin, wirklich 5 Stunden lang einfach nur im Kreis gegangen bin und Gegner gemetzelt habe, bis ich wirklich stark genug war, um einigermaßen in Anführungsstrichen bequem durch den Dungeon zu kommen, um eben nicht dieses böse Erwachen zu haben. Eben, in der Hinsicht wirklich auch noch ein schweres Ding. Es gibt es mittlerweile für die Nintendo Wii als Virtual Console Download, glaube ich, und ist auch auf etlichen Mega Drive Collections und sonstigen Downloads mit drauf. Ich kann da auch wirklich empfehlen, dann eben, falls ihr eine japanische PS2 habt oder japanische PS2-Spiele abspielen könnt, auf der Remake Collection, die rausgekommen ist, die auch wirklich nur 20 Euro kostet im Import, packe ich vielleicht nochmal einen Link dazu, je nachdem, wenn ich den Artikel fertig mache. Dort kann man auch vor allem einstellen, dass der einerseits schneller läuft, der Fantasy Star 2 Typ, und dass du mehr Experience bekommst, dass du dementsprechend dir schon mal ein bisschen von diesem wirklich stundenlangen Aufleveln ersparen kannst, dass du vielleicht dann runterbrichst, und dann ist es vielleicht auch erträglicher für heutige Verhältnisse. Weil nach einiger Zeit, wo ich dann, ich habe es irgendwie Anfang 2000 nochmal versucht zu spielen, und dann mein Kopf ist fast explodiert dann teilweise bei dem, ja. Wir sind übrigens abgedriftet, wir haben nämlich angefangen, von Ney zu erzählen. Genau. Und es kommt dann nämlich soweit, und das passiert noch relativ am Anfang des Spiels, dass man Ney hat und sie haut rein und man freut sich schon über den Charakter, weil er so toll ist, und dann kommt man zu einem Endboss, kann man sagen, oder Zwischenboss in einem Dungeon, und es kommt so eben Spoiler an. Dass Ney gekillt wird. Und das war auch eine krasse Sache, da erinnere ich mich noch dran, weil zu dem Zeitpunkt war man nicht darauf vorbereitet, dass das so sein muss, dass du nichts dagegen tun kannst. Und ich habe halt wirklich dann resettet, weil ich war geschockt, weil normalerweise, wenn ein Charakter stirbt, kannst du ihn danach halt wiederbeleben und heilen, wie das so ist halt bei Rollenspielen. Aber Ney konntest du halt nicht wiederbeleben, die war halt einfach weg, und ich habe gedacht, okay, das kann nicht sein. Nochmal 5 Stunden mehr aufgepowert, wieder in den Dungeon gegangen, gegen den Endgegner gekämpft und versucht wirklich volle Kanne alles zu geben, um den wegzublasen, und sie ist wieder verreckt, ja. Und bis man dann halt auch irgendwie gecheckt hat, gut, es stand auch in dem Player's Guide drin. Ja, aber trotzdem. Der war allerdings auch auf Englisch, und mein Englisch war auch nicht so gut damals. Wie alt war ich da? 12, 13, keine Ahnung. So marginal, ja. Also Attack, Defend konnte ich noch, aber wenn es dann hieß, eine genauere Erklärung, was da gerade passiert, wusste ich dann auch nicht genau. Und es war tatsächlich so, dass Ney stirbt. eben, das ist ein Erlebnis. Ich meine, sowas hat man wirklich nur einmal, ne? Dass du auch wirklich extrem darauf reagierst, einfach wenn sowas dort passiert, weil ich meine, jeder, der dann mit Games aufgewachsen ist, du erfährst immer mehr, wie Games sein können, was für Reaktionen sie auslösen können, wie du speziell bei Rollenspielen, damit sie funktionieren, musst du ja ein, um jetzt wieder auf Anglizismen zurückzugreifen, ein emotional attachment zu den Charakteren haben, und du hast eben so viel nicht nur an Story und an Sympathie in Nähe rein investiert, sondern eben an Leistung, an Arbeit. Ne, ich habe so viel mit dir aufgelevelt und ich habe sie so hochgebaut und die hat mir immer ausgeholfen dort, und es kann ja nicht sein, dass sie jetzt auf einmal weg ist. Exakt. Ne, das darf ja nicht angehen. Dementsprechend hat es mich auch bei Aeris dann nicht so extrem geschockt, bei Final Fantasy VII. Also das ist wahrscheinlich für viele eben das erste Rollenspielerlebnis. Der Unterschied bei den beiden ist auch einfach, bei Aeris war es mehr die Story, die dahinter gesteckt hat, die einen emotional berührt hat. Bei Phantasy Star 2 war Ney einfach ein fucking geiler Charakter, einfach, die hat einfach reingehauen und alles platt gemacht, und die Krallen sahen so cool aus, die haben so kleine Streifen hinterlassen wie Wolverine, also das sah auch richtig schön aus, wie sie da nach vorne zum Gegner ist, und die Animation, wie sie dann wirklich von oben nach unten durchgeritzt hat, das war schon sehr, sehr schön. Also es ist für mich auch schmerzhafter auf jeden Fall gewesen als der Tod von Aeris. Ja, es macht viel wahrscheinlich die Jahre aus, wo die Spiele dann gemacht wurden. Ja. Man sieht schon, Final Fantasy VII, das ist eine Sache, wenn wir da den 800-stündigen Podcast dann dazu haben, dass wir uns da in Ruhe drüber auslassen können, wie dort Rollenspiele funktioniert haben und was dort das Wichtige war. Aber Phantasy Star, man sieht schon, für ein Spiel, das 91 oder hier auch 91 rausgekommen ist. 18 Jahre gibt ihr das. Unglaublich, ne? Ja, unfassbar. Damals war ich, hab drei. Ich 12. Oder so. Ja, ich auch. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Stimmt, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich habe gerade recht. Moment, sind wir nicht gleich alt? Ja, ungefähr. Ja. Also in der Sache. Immerhin, ja, deshalb sind wir auch nicht so hübsch wie Gunnar übrigens. Ja, weil der noch so jung ist. Der ist noch so jung und knackig. Der ist auch so hübsch, der Gunnar. Ja, ich glaube, der ist auch Model. Der sollte modeln, wenn nicht. Das ist ein kleiner Insider. Schaut ins Forum. Chun-Li, wir grüßen dich. Du findest Gunnar toll. Wir finden ihn auch toll. Aber gut, Phantasy Star 2. Ganz groß, hast du noch was dazu? Oder? Ja, also was ich vielleicht noch erwähnenswert finde, ist, dass auch da schon diese Reise zu den Planeten ist, was mich ziemlich geflasht hat, weil man fängt erstmal an und muss dann, ich erinnere mich so storymäßig nur, wie gesagt, 18 Jahre her oder lass es 15 sein, an so Bruchstücke. Erstens, woran ich mich noch erinnere, ist zum einen die Musik, die, obwohl billiges 16-Bit-MIDI-Gedudel immer noch ein unheimlicher Ohrwurm für mich ist. Das ist speziell eine Sache. Also die Phantasy Star Dinger hatten immer so ein bisschen technoide Musik, passend zum Setting, und sind für mich auch auf dem Mega Drive mit die besten Soundtracks, weil sie einfach, das Mega Drive hat eben guten Techno-Soundchip gehabt. Exakt. Also es war eine richtig schöne Musik, und was mir halt auffällt, ist, dass man halt erst alles auf diesem Planeten gemacht hat. Man musste dann irgendwelche Staudämme zerstören oder aktivieren oder irgendwie sowas. Irgendwie so. Ja, du musst da hier was und das hat schon echt Zeit in Anspruch genommen, und dann, ich weiß gar nicht mehr, was der Twist war, ist auch wurscht. Auf jeden Fall ging es dann auf einen komplett anderen Planeten. Ich erinnere mich an den Schneeplaneten. Und der war dann auch nochmal riesengroß und es gab richtig viel zu tun. Und ich war richtig geflasht, dass das Spiel an dem Zeitpunkt noch nicht zu Ende ist oder noch nicht mal annähernd zu Ende ist, sondern es war vielleicht Halbzeit oder noch nicht mal. Und es gab noch richtig viel zu tun. Und du hast dann später, das muss man noch, um die Ney-Story abzuschließen, ist sie nämlich quasi wieder aufgetaucht, nämlich in Form von Waffen. Es gab dann nämlich die Ney-Weapons. Ich weiß nicht, gab es auch Ney-Rüstungen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber du hattest die Krallen auf jeden Fall. Genau, aber du hast dann auf jeden Fall, gab es zum Beispiel, es gab dann die Ney-Shotgun oder so für den Cyborg. Und das waren dann auch die krassesten Waffen im Spiel. Und das war dann wieder so ein, das war ein schöner Moment, weil Ney selber war nicht mehr da, aber sie hat dann diese Waffen, es gab diese Waffen noch, die dann, wo dann ihr Geist quasi mitgespielt hat. Das fand ich eigentlich so eine ganz, ganz schöne Sache noch. Eben, das sind so viele coole kleine Details, die dann mit dabei sind. Und ihr müsst euch eben vorstellen, als das Spiel rauskam, Final Fantasy, wo viele Leute eben da ihre, also denken, dass das quasi alles mitbestimmt hat, was Rollenspiele hier gemacht haben. Da war noch nicht mal Final Fantasy 4 draußen. Ja. Also man nennt es ja mittlerweile 4. Das war dann aber tatsächlich das, was ich als nächstes gespielt hatte. Na, und das war natürlich auch ganz cool, aber ich glaube, der Phantasy Star war so eine Nummer. Es war schon anders. Ne? Es war einfach, wie der Name schon sagt, mehr Fantasy. Wobei, das könnte man bei Final Fantasy dann auch als. Aber es ist schon. Es ist anders und irgendwie, ich will auch gar nicht mich auf die Diskussion erinnern, was ich mehr mag oder so. Die haben beide ihren ganz eigenen Charme und ich habe sie auf jeden Fall geliebt, beide Reihen. Es war der größte Unterschied natürlich das F gegen das PH im Namen. Ja. Ne? Final Fantasy mit F und Fantasy Star mit PH. Exakt. Ne? Und die coolen Leute schreiben es mit PH wahrscheinlich. Aber das ist dann der Glaubenskrieg gewesen. Egal. Phantasy Star 2 eben ein schönes Ding, habe ich damals auch gespielt. Phantasy Star 3, hattest du davon mal was gesehen? Ja, ich habe es auch durchgespielt. Hast du auch durchgespielt, ne? Ich war ein mega Phantasy Star Fanboy. Ja. Wie gefiel dir Phantasy Star 3 damals? Also das war ja das Spiel, was dann, glaube ich, was ich nicht direkt zum Release gezockt habe, sondern irgendwie erst mit ein paar Jahren Verspätung, was unter anderem auch daran lag, dass dann eben die Konkurrenz größer war. Also es gab dann eben schon Final Fantasy und es gab Sachen wie Landstalker und Shining the Darkness und so Geschichten. Also die Konkurrenz für den Rollenspieler war 16-Bit einfach schon dann viel größer und die Auswahl war eben dementsprechend da. Und Phantasy Star 3 hatte, glaube ich, in den einschlägigen Zeitschriften Videogames gab es dann damals schon, glaube ich, so 70er-Wertungen. 71, was so sehr für ein Spiel, das vorher 90er bekommen hat. Ne? Was halt für ein Phantasy Star Spiel wirklich eine Klatsche war. Und dann habe ich es gespielt und natürlich muss ich auch sagen, es ist vollkommen zu Recht meiner Meinung nach der schlechteste Teil. Aber ich habe trotzdem Spaß gehabt. Also was sie bei diesem Spiel, haben sie einfach wirklich auch wieder viele neue Sachen versucht. Ich erinnere mich jetzt auch leider nicht mehr so an die genauen Details. Ich weiß, dass es ganz viele verschiedene Enden gab und sie wollten so diese Möglichkeit einführen, dass man Entscheidungen treffen kann, die dann irgendwie auch auf den weiteren Verlauf des Spiels eine Rolle Einfluss nehmen. Nämlich man kann dann, glaube ich, andere Generationen gründen. Du wirst gleich genauer sagen, kann dann sich entscheiden, die zu heiraten oder die, und dann kriegst du ein anderes Kind und dann spielst du einen anderen Charakter. Irgendwie so war das. Also es war eigentlich von der Idee her sehr komplex. Es war genau da für ein Spiel, was sich natürlich, okay, du hattest bei Phantasy Star 3 noch keine klare Linie, wie Phantasy Star aussehen muss, weil Teil 1 und Teil 2 waren schon ziemlich unterschiedlich. Ja. Teil 3 war wieder nochmal ein anderes Ding, was entwicklungstechnisch auch schon mal so sein musste, weil die Phantasy Star Dinger waren wirklich sehr erfolgreich für Sega. Und die hatten natürlich ihr Entwicklerteam, das dann zusammengebaut haben in Japan. Aber nach Phantasy Star 2 wollte Sega so schnell wie möglich noch eins haben und haben sie einfach gesagt, wir geben das Spiel an ein anderes Team ab, Phantasy Star 3, und lassen es nicht mehr die Originalleute machen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges im Nachhinein. Und das, also wenn man im Rückwirken daran zurückdenkt, macht es dann auch Sinn dementsprechend, weil Phantasy Star 3 ist dann wirklich eben anders. Es hat diesen typischen frühen Mega Drive RPG-Charme, weil Sword of Familion, falls du das natürlich mal gespielt hast. Ja. So dieses habe ich auch nie durchgespielt. Das hat ja, mich war auch so sehr strange. Ja. Sehr stranges Zeug. Geht aber so in die Richtung auch. Ja. Genau. Phantasy Star 3 wurde eben von dem anderen Team gemacht und in Japan war zwischen Teil 2 und Teil 3, glaube ich, nicht mal ein Jahr Pause. Ne? Und ein Jahr Entwicklungszeit, also ein normales Team kann innerhalb eines Jahres kein Rollenspiel für eine Konsole zusammenschustern. Da waren dementsprechend die anderen Leute dran und was die gemacht haben, war, ja, man kann schon fast ein Spin-off nennen, was da rausgekommen ist. Dort war eben die Geschichte, du bist angefangen in so einem klassischen Fantasy-Setting, dass du deine Prinzessin oder sowas heiraten willst, du bist ein Prinz in dem Land und dann geht die Hochzeit schief, weil irgendjemand da ankommt und du landest im Knast. Und von dort aus musst du dann dich als Prinz rehabilitieren oder irgendwelche solchen Geschichten machen. Und die Geschichte war eben so aufgebaut, dass, wie du es erwähnt hast gerade, Eddie, dass du mehrere Spiele in einem hattest. Du hast quasi die Story von dem Prinzen dann dort gespielt. Das hat ein paar Stunden gedauert. Und am Ende hast du dann geheiratet. Aber du konntest dir aussuchen, wen du heiratest. Na, und da sagen wir, du hattest die Wahl zwischen einer dunkelhaarigen Prinzessin und einer blonden Prinzessin und so weiter. Und je nachdem, für wen du dich entschieden hast, das Spiel hat nämlich danach mit deinem Nachfahren eingesetzt. Und du hast die Geschichte von deinem Nachfahren gespielt. Genau, über Generationen. Genau, das heißt auch Generations of Doom. Ganz clevererweise der Untertitel. Und du hattest so 3-4 kleine Spiele in sich, wo du dann natürlich dadurch, je nachdem, wie du geheiratet hast, hast du so kleinen Einfluss genommen. Ich glaube, die Geschichten an sich haben sich nicht so sehr verändert, aber ein bisschen so der Look dann. Ne? Weil es war schon eine coole Sache, wenn du über 3-4 Generationen selber bestimmt hast, wie die Gene ungefähr so aussehen, was für Haarfarben die haben und so weiter und so fort. So extrem haben sich die Storys dann nicht verändert innerhalb der Geschichte. Aber am Ende war der große Twist, oh Gott, der große Twist rausgekommen ist, die ganze Geschichte hat nicht auf einem Planeten stattgefunden, sondern im Weltraum. Weil du warst auf so einer Art großen, ja, die Kontinente waren unter so riesigen Glaskuppeln, die im Weltraum weggeflogen sind anscheinend, weil am Ende von Phantasy Star 2 ist, glaube ich, einer der Planeten explodiert, dort in diesem Sonnensystem, wo du herumgeflogen bist, und da haben sich dementsprechend die Menschen in große Raumschiffe begeben und auf der Suche, so Kampfstern Galactica-mäßig, auf ihrer neuen Heimat nach einem neuen Planeten und sind dort in so Generationsschiffen irgendwo hingeflogen. Am Ende hast du eben dann gesehen, auf einmal warst du auf so einer Überwachungsstation und was auch immer, hast gesehen, oh Gott, das sind ja riesige Weltraumschiffe, wo die rumfliegen. Und das sind so, wo sich innen drin dann die ganze Geschichte abgespielt hat. Wie hieß denn nochmal der Bösewicht? Es gibt doch nicht Dark Matter? Nee, oder? Dark Falls oder Dark... Dark Force. Eine kleine Anekdote dazu, im Original heißt er, glaube ich, Dark Phallus. Echt? Ja. Quatsch. Doch, wirklich, ne? Also die, ich glaube, da braucht man nicht so dementsprechend mehr zu erwähnen, was es dann alles bedeutet, aber die Japaner haben natürlich ein Faible für solche Geschichten und das wurde dann, Dark Force oder Dark Phallus ist so das übergreifende Böse, der sich dann hinter jedem Plot oder sowas dann dort bewegt und die Bösewichte beeinflusst, das haben wir bei Phantasy Star 4 dann auch gleich nochmal. Und der wurde dann eben hier ja mit dem Teufel oder wie man es auch immer gleichstellen will, der wurde hierzulande dann übersetzt entweder in Dark Force, was natürlich ein bisschen neutral ist. Warum haben sie sich schwarzer Penis genannt? Ja, vielleicht hat er auch noch so einen dicken Penis, den sie wegretuschiert haben. Ja, jeder, der mal das erste Guilty Gear gespielt hat, achtet mal aufs Cover auf der PlayStation 1 und dann sagt mir mal, wie lang der Metallpenis ist, der dort zu sehen ist. Okay. Ja. Also eine kleine Suchaufgabe für gerade eben. Und dementsprechend, ich glaube, es war eben immer Dark Force oder Dark Falls, F-A-L-Z, glaube ich, haben sie ihn danach genannt in Phantasy Star Online, den du dann am Ende besiegen musst. Und der hat irgendwie dort, ja, du brauchst immer einen Bösewicht, der das alles motiviert. Ja. Am Ende hat sich vor Phantasy Star 3 eben rausgestellt, die fliegen dann dort im Weltraum weg und eigentlich kann man sich das so vorstellen, Phantasy Star 3 war so der Vorgänger von Phantasy Star Online und Universe, weil dort geht es dann um die Menschen, die andere Planeten kolonisieren. Ne? Und das hat natürlich mit der klassischen Phantasy Star Story nicht viel zu tun, die sich in diesem Sonnensystem mit den drei Planeten Algol, glaube ich, ist das Sonnensystem, und du hattest dort den Planeten Motavia, der so ein Wüstenplanet war, Desolis, das war der Eisplanet, und ich glaube, der Planet, der wie eine normale Erde war, hieß Parm oder Parma. Das war auch der am Ende von Phantasy Star 2 explodiert ist. Ja. Den findest du später in Phantasy Star 4 auch wieder als Asteroidengürtel, was eine ganz coole Sache war. Und Phantasy Star 3 dementsprechend andere Story, anderer Look und so weiter, aber es war so spielerisch ein bisschen, ich fand es ein bisschen flach dann meist. Ja. Du hattest diese coole Premise, aber die Story ging irgendwie nicht so direkt weiter und der Twist am Ende war zwar ein Twist, aber bis es dorthin aufgebaut, du warst natürlich andere Kaliber gewohnt von Phantasy Star 2. Ja, es war einfach, es war Durchschnittskost, so ein lauer Aufguss. Lass uns lieber direkt zum nächsten Teil kommen. Lieber direkt zum nächsten Teil? Gott, da freuen sich manche. Ich glaube, wir sollen die Gardinen zuziehen und uns wieder anziehen hier. Ja, Phantasy Star 4 ist für mich auch eine ganz besondere Geschichte. Ja, bitte. Weil auf das Spiel war ich so geil, dass ich es nicht ausgehalten habe, bis eine lokalisierte bzw. eine US-Version rauskommt. Ich war zu dem Zeit wirklich auch Hardcore-Nerd, regelmäßig in Videospielläden abgehangen, bei Zap Games in Mainz oder dann gab es auch ein Zap Games in Offenbach. Und habe da dann tatsächlich irgendwann im Regal die japanische Fassung von Phantasy Star 4 gesehen und habe es mir halt so aus dem Regal genommen. Hat irgendwie, glaube ich, 200 Mark damals gekostet, was für mich damals ungefähr so viel war wie heute eine Yacht. Und ich habe immer gedacht, so, wann wartest du jetzt noch, bis es rauskommt oder nicht? Aber damals war das noch nicht so wie heute, dass da feststand, okay, japanische Version heute, 3 Monate später die US-Version oder vielleicht war es auch so, nur ich wusste es damals nicht. Nee, es dauerte sehr lange, 2 Jahre ungefähr. Siehst du, 2 Jahre und das war halt für mich unvorstellbar, 2 Jahre zu warten. Also habe ich mir die japanische Version gekauft und auch komplett Phantasy Star 4 auf Japanisch durchgezockt und ich war aber so von diesem Spiel in Beschlag genommen, dass ich dann tatsächlich mir diese Kanji-Zeichen rausgeschrieben habe, zum Beispiel für Zaubersprüche. Und ich wusste ja dann noch, wie die Zaubersprüche aus Phantasy Star 2 heißen und wie sie ungefähr aussehen. Weil Phantasy Star 4, muss man ja sagen, ist quasi der Nachfolger von, der legitime Nachfolger von Phantasy Star 2. Der richtige Teil 3 eigentlich. Exakt, also im Prinzip wirklich das, die Menüs und von der Menüführung und von der Optik her und so, natürlich mit viel besserer Grafik, aber von der Art her war es schon, hat es an Phantasy Star 2 erinnert. Und dann gab es dann zum Beispiel den Zauberspruch Feu, den Feuerball, den gab es dann eben in Phantasy Star 4 auch. Und dann habe ich einfach diesen Zauberspruch gemacht, hatte dann so eine Kanji-Zeichen-Reihenfolge, habe mir die aufgeschrieben, daneben dann geschrieben Feu. Und so habe ich das dann mit jedem Zauberspruch gemacht, damit ich dann wusste in der Liste, welchen Zauberspruch ich wann machen muss. Ja, also, und so habe ich mich da durch dieses Spiel gearbeitet. Und es geht ja bei Phantasy Star 4 sogar einigermaßen so, dass du was von der Story mitkriegst, denn, und das war neu bei Phantasy Star 4, dass die Story immer auch in comicartigen Bildeinblendungen erzählt wurde. Es war so gut. Und dadurch hatte ich schon dann, zwar oft musste ich viel suchen, wenn es dann heißt, geh in die Höhle im Nordosten und hol mir Gegenstand X. Na, das hat für mich dann halt ein paar Stunden länger gedauert, ja, weil ich dann nicht direkt wusste, dass ich in Nordosten in die Höhle muss. Aber es ging und storymäßig habe ich dann durch diese Bilder, die eingeblendet wurden, hat man dann schon auch ein bisschen was verstanden. Aber theoretisch kann ich zur Story eigentlich nicht wirklich viel sagen. Nee, da werde ich nochmal dann gleich ordentlich was ausführen zur Story. Einmal Respekt an dich, dass du dann diesen Aufwand auf dich genommen hast. Aber ich kann es auch verstehen, warum, weil Phantasy Star 4 ist auch wirklich eines der besten Japaner-Rollenspiele, die je gemacht wurden. Was ich auch nach Expertise und vielen hunderten gespielten und durchgespielten Japaner-RPGs auch sagen kann, immer noch ein großartiges Ding. Phantasy Star 4 damals, um das mal kurz vorzugreifen, das war geplant ursprünglich mal als Mega-CD-Spiel, was ich glaube, was ich im Nachhinein auch erst rausgefunden habe, und es wurde dann auf eine Mega-Drive-Version runtergedampft, leider. Es war mal geplant, dass dort wieder die Rückkehr ist zu den 3D-Dungeons ursprünglich, also vom Phantasy Star 1, dass du wieder in 3D durchläufst. Das fertige Spiel hatte dann immer noch die klassische 2D-Obersicht von oben, aber nicht mehr die 3D-Dungeons. Bisschen schade. Aber letzten Endes ist das so ein Content, so die ersten Screenshots, ich hatte damals welche gesehen aus Import-Zeitschriften. Da war so ein 3D-Screen mit den Battlescreens, die waren letzten Endes nicht mehr da. Phantasy Star 4 hat, wie ich vorhin erwähnt habe, 2 Jahre lang ungefähr gedauert, bis es umgesetzt wurde. Und wenn ich ehrlich bin, ist es mir damals entgangen sogar, dass es überhaupt rausgekommen ist, da es ja so lange Zeit gedauert hat. Ich hatte bei mir leider hier in Hamburg keinen richtigen Zugang mehr zu einem Game-Shop, weil ich glaube, damals hatte der aktuelle hier, wo ich sonst gegangen bin, zugemacht. Und anderswo wieder welche aufgegangen, aber dementsprechend hatte ich es ein bisschen aus dem Auge verloren, hat mich mehr dann in europäischen Spielen und US-Spielen dann mehr bewegt. Und irgendwann, ich glaube, ich habe es dann, wann war das? 96 müsste das gewesen sein. Zu meinem 18. Geburtstag damals, 600 bin ich zu Karstadt gegangen und dort war gerade der Mega Drive Ausverkauf gestartet, weil da zu der Zeit PlayStation im Kommen und so weiter, und die hatten noch die Lager voll mit alten Spielen konnten sie natürlich dann nicht mehr halten. Da haben sie also alle Spiele für so 10, 20, 30 Mark rausgehauen, und als Rollenspiel natürlich viele Sachen, die mir entgangen waren, weil ich nicht mehr so darauf geachtet habe. Auf einmal war da ein Light Crusader zum Beispiel drin, falls du das gespielt hast, was ich persönlich nicht mehr so toll finde, oder ein Soleil, was so ein cooler Zelda-Klon da war, und es war ein Phantasy Star 4 dort für 30 Mark und ich dachte so, oh, Phantasy Star, das war so geil, ne, mit den alten Teilen, nimmst du es mal mit, schaust es mal an. Und an meinem 18. Geburtstag habe ich dann quasi mir Phantasy Star morgen gekauft und reingepackt, und das war das, was ich die nächste Woche nur gemacht habe. Habe ich nur Phantasy Star 4 gespielt. Ja. Und es hat mich absolut geflasht, einerseits in der Hinsicht, 96 warst du natürlich schon ein bisschen was mehr gewohnt, was Technik angeht, und Phantasy Star 4 war ein Spiel, was in Japan 93 oder so rausgekommen ist, also sah die Grafik dementsprechend nicht mehr so toll aus, aber sie hatte Charme. Du hattest zwar kleine Futzelmännchen, die dort rumgelaufen sind, aber dafür sahen eben diese Comic-Sequenzen, du meinst, die Cutscenes waren eben wie Comic-Paneele aufgebaut, und die sahen echt cool anime-mäßig aus, haben cool das transportiert, und mich hat es eben geflasht als Kenner der alten Spiele. Es ist so eins, ja, wenn du so ein Universum aufgebaut hast, wo du die Planeten, wo du die Story, wo du die Ereignisse kennst, Phantasy Star 4 hat immer wieder sich darauf bezogen, was in Teil 1 und Teil 2 passiert ist. Du hast zum Beispiel in der Stadt dort eine Statue gefunden, wo es um die große Heldin Alice ging, wo denn die Heldin von Teil 1 war dort als Statue ausgestellt. Ne? Das hat von der Story her im gleichen Sonnensystem gespielt wie Teil 1 und Teil 2, nur ein paar tausend Jahre später. Und im Verlauf der Story ist natürlich wieder alles Dark Force und will jetzt wieder das Universum an sich reißen und so weiter und so fort. Aber du hast dich eben in diesem vertrauten Universum bewegt und die Ereignisse, die da passiert sind, der Planet, der explodiert ist, der ich meinte, der ist eben dort als Asteroidengürtel dort auf einmal. Und du findest in einem Zusatzdungeon, der nicht zur Story gehört, zum Beispiel eines dieser Generationsschiffe aus Teil 3, die dann weggeflogen sind, ist auf einem der Planeten abgestürzt und du gehst durch das Wrack durch und findest dort am Ende auch andere Geschichten. Also es waren lauter Referenzen drin auf die alten Teile. Du hast Charaktere gefunden aus den alten Teilen. Rune, der blauhaarige Kollege, den du dort findest, ist zum Beispiel einer der Nachfahren eines Charakters aus Phantasy Star 1. War es Teil 2? Ren ist wieder da, der Roboter, der, glaube ich, Cyborg, der Cyborg, genau der gleiche, den du dann in der Raumstation findest. Und inhaltlich hat es natürlich viele Sachen dann, durch die ganzen Referenzen hat es viele Geschichten abgefeiert, ähnlich wie sie in Teil 1 und Teil 2 waren. Wir hatten bei Teil 2 angesprochen, dass du die Geschichte mit Ney hattest. Bei Teil 4 haben sie es quasi wiederholt nochmal, nur dort war es nicht Ney, sondern es war deine Kollegin Alice, glaube ich, hieß sie dort auch, Alice Brangwyn. In dem Spiel geht es quasi, du bist der Hauptcharakter Chaz Ashley und bist so ein Nachwuchshunter, Nachwuchsjäger, so eine Art Auftragstyp, der dann so Aufträge bekommt und sagt, hier, da haben wir eine Plage an Ratten, rotte die Ratten mal aus und sowas, ne? Und Alice ist quasi so die große Hunterin, die dich unter ihre Fittiche genommen hat und ihr geht zusammen los und macht Aufträge. Das Spiel beginnt damit, dass man bei der Uni ankommt und da geht es darum, da kommen irgendwie Monster aus dem Keller. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Dann checkt mal runter und schaut mal, was dort ist. Und daraus entwickelt sich dann, dass die... Das habe ich zum Beispiel ewig gesucht, weil das war nämlich innerhalb der Stadt, glaube ich. Innerhalb der Stadt, genau. Und ich habe den ersten Dungeon halt außerhalb natürlich der Stadt gesucht. Und das hat mich, da war ich schon 6 Stunden im Spiel, bis ich dann endlich gerafft habe, dass man in die Schule muss. Irgendwie. Genau, das ist die Problematik beim japanischen Ding. Also der erste Dungeon ist im Kerker im Keller der Schule, besser gesagt. Und bevor du dann Gespräch mit dem Rektor gehabt hast, steht da unten der nächste Hauptcharakter, Han. Das ist so ein Student aus der Schule, der immer so einen Doktorkittel anhat. Der steht dort und lässt dich nicht vorbei. Du musst erst mit dem Rektor geredet haben und dann schließt er sich deiner Gruppe an und du findest unten einen Monster. Generator, was auch immer, was es war. Und ich erinnere mich, weiß, woran ich mich bei Phantasy Star 4 noch sehr gerne erinnere, das hat mich damals so geflasht, war der letzte Dungeon. Der war, das war ein wie soll man es erklären, ein Drogenausflug fast schon. Genau. Ist auch wieder, glaube ich, so auf so Glasböden gelaufen, wie ähnlich wie in Phantasy Star 3. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall, der Hintergrund war bunte, waberndes irgendwelches komisches Sternengelöt. Genau, es ist, also wenn ihr es euch jetzt vorstellen könnt. Speziell für Sachen, ich hatte viele Geschichten, natürlich die Referenzen habe ich noch hier und da dann bemerkt, aber ich hatte viele so den Effekt ein bisschen vergessen im Kopf, weil es so lange her war, dass ich die alten Fantasy Stars gespielt habe. Es hat mich wieder geflasht, wenn du in den Weltraum fliegst, ne? Auch wieder genau die gleiche Geschichte. Du denkst, du hast den einen Planeten abgesucht und dann findest du ein Raumschiff, was du dann reparierst und auf einmal bist du auf dem Eisplaneten, wo nochmal ein ganzer Planet zum Untersuchen ist. Ja. Und auch eine ganz geile Geschichte. Einer der Enddungeon vom allerersten Fantasy Star ist ein normaler Dungeon jetzt hier. Ne? Es gibt so ein Schloss im Weltraum, das Schloss des Bösewichts, was dort, ich glaube, im Fantasy Star 1 in der Luft geschwebt ist. Das befindet sich dann dort im Orbit der Planeten, weil es dann irgendwie dort gelandet ist nach den paar tausend Jahren. Und dort musst du hin und quasi den Dungeon wie in den Enddungeon von Fantasy Star 1 als Dungeon in Fantasy Star 4 durchgucken, was auch schon geiles Element, was wenige Leute gemacht haben. Und es wurde immer abgedrehter. Was ich auch sehr geil fand, eben, du hast die Musik bei Teil 2 erwähnt. Für mich der beste Mega Drive Soundtrack, Phantasy Star 4. Auch eine coole Geschichte, wenn du es durchgespielt hast, hast du so einen Soundplayer im Hauptmenü, wo du dir den Soundtrack anhören kannst. Und ich habe damals den Soundtrack auf Audiokassette aufgenommen. Ne, habe ich die dann abspielen lassen und dann hier meinen eigenen Soundtrack da gemacht. Ich habe auch von Chrono Trigger alle Abspänner aufgenommen auf Videokassette. Also in der Form, weil er mir so gut gefallen hat, weil er eben echt richtig gut war. Und das hat alles so gut zusammengepasst. Du hattest dieses abgedrehte Setting, diesen geilen Look. Du hattest, was du natürlich nicht so richtig miterlebt hast, war die Story, die echt gut war. Die Charaktere vor allem. Ich glaube, ich werde jetzt auch nochmal zocken, WiiWare. Ich hab's, glaube ich, 3 oder 4 Mal zu Hause auf dem Mega Drive, auf der PSP, auf der PS2, zweimal auf der PS2, sogar in diversen Mega Drive Collections. Und ich hab's, ich kann mich erinnern, Ende 2007, glaube ich, war es, auf der PSP habe ich es durchgespielt, immer so für Bahnfahrten, weil ich dann noch immer sehr lang zur Arbeit fahren musste. Ist eigentlich ganz gut, wenn du mal für 20 Minuten, wenn du in der Bahn sitzt, levelst du ein bisschen auf oder spielst ein bisschen was. Und ohne Phantasy Star 4 hätte ich die erste Best-of-Sendung von Game One nicht überstanden, weil damals musste ich die kompletten Tapes mir angucken, weil ich damals die Best-of-Sendung gemacht habe, um da die Clips rauszusuchen. Und ich musste am Wochenende echt bei der Arbeit sitzen, ganz alleine und dort Tapes angucken und einspielen. Und währenddessen habe ich Phantasy Star 4 gespielt. Oh, und mich wieder daran erinnert, das war jetzt bestimmt das 4., 5., 6. Mal, wo ich es durchgespielt habe auf der Plattform. Es war immer noch geil. Immer noch ein richtig gutes Rollenspiel, was sich auch gut gehalten hat, was auch das richtige Pacing hat, das richtige Tempo. Es war allerdings nicht so komplex, meine ich. Es war die Komplexität. Ich bin da, glaube ich, recht schnell durch. Nee, die Komplexität wurde runtergedreht. Also es ist nicht mehr so knüppelschwer wie der Teil 2 oder auch Teil 1. Dementsprechend, du kommst also relativ gut durch. Die Kämpfe sind ein bisschen abwechslungsreicher. Die Frequenz ist nicht mehr ganz so hoch bei den Random Encounters. Aber dafür haben sie es eben so gut gemacht, dass du jetzt nicht durchgleiten kannst wie durch Butter quasi, weil du hast immer wirklich noch eine Challenge, die dort ist, speziell bei den Bossen, die echt teilweise wirklich eine gute Taktik gebraucht haben. Mhm. Du hattest so coole Sachen eben, du hattest viele Subquests, die du abfeiern konntest, nicht nur Zeug auf einmal dann, was bei der großen Weltkarte dann ein bisschen abseits war, was du finden konntest, auf einmal ein komplett anderer Dungeon. Oder was ich auch sehr cool fand, die Questlisten in der Gilde, so sehr klassisch PC-Computer-Rollenspielmäßig. Du findest dort in der Hauptstadt eine Gilde, wo du dann Aufträge aufnehmen kannst. Und da geht es zum Beispiel, da gibt es so eine Wurmplage auf einer Ranch. Und da gehst du hin und dann sind so auf einmal musst du gegen so einen Wurm kämpfen, wie aus den Dune-Filmen und Büchern. So ein riesiger Wurm, der aufsteigt und also so coole Aufträge, ich glaube 8 Stück zwar nur, aber die haben dann nochmal ein bisschen, ja, so dieses klassische Hunter und Auftragsdasein nochmal mit rein. Und das ist natürlich etwas, was wir hierzulande sehr oft kennen, weil das ist die klassische PC-Rollenspielstruktur. Ja. Geht alles nach Quests. Aber ich fand das so, dass diese Kombination, dass du noch mehr machen konntest gegenüber der Story, war richtig gut. Ja, war ein neues belebendes Element auf jeden Fall. Ja. Ein neues belebendes und großer, und ich kann es auch jedem echt nochmal empfehlen und auch wirklich, holt euch irgendeine PSP-Collection für 5 Euro oder ich glaube, es ist auch auf der Sega Mega Drive Collection, die jetzt für PS3 und Xbox nochmal rausgekommen ist. Ja. Ich glaube, es ist nicht auf Xbox Live Download, aber auf der Wii selber als Virtual Console Download. Aber gibt es nicht bei einer der kürzlich erschienenen Collections das Spiel zum Freischalten? Oder war das Phantasy Star 1? Nein, das war Phantasy Star 1. Also Teil 2, 3 und 4 ist recht häufig bei den Collections da gewesen, aber da Teil 1 ein Master System Spiel ist, Master System ist leider, also auch wenn wir hier damit aufgewachsen sind, ist so eine Konsole, die leider ein bisschen so unter ferner liefen war und wird recht wenig bedacht mit Collections und Remakes und so weiter und so fort. Und da war es eine besondere Sache bei der aktuellen Collection, wenn du dann, ich glaube, Teil 2 und Teil 3 und Teil 4 für so eine halbe Stunde angespielt hast. Da gab es auch so schöne Spiele, Golden Axe Warrior, Golvelius. Oh ja, Golvelius, und ich sag immer noch heute, mir gefällt das allererste Sonic, ehrlich gesagt, auf dem Master System besser. Ja, das habe ich, glaube ich, gar nicht gespielt. Ja, das war damals bei meinem Master System mit dabei. Ja. Alex Kidd in Miracle World habe ich also es gab schon bis schöne zur Vergasung Spiele gespielt. Wir machen irgendwann mal einen schönen Master System. Wir hassen alle das NES-Podcast. Ja? Kann ich leider nicht bestätigen. Ja, okay. Dann, aber wir lieben das Master System-Podcast. Das können wir machen, ja. Das können wir machen. Ich würde sagen, lass uns mal eine kleine Pause machen und wir holen den Trant dazu. Und bringen das nochmal zu Ende mit den, jetzt wo wir die guten Spiele durch haben, lassen wir Trant mal drüber reden, wie die Phantasy Star Serie in den Bach gegangen ist. So richtig runter. Und ich würde dann nochmal ein paar Worte gerne verlieren über das, was das Phantasy Star Team, das die Spiele gemacht hat, nämlich danach gemacht. Die haben nämlich ein großes Dreamcast-Rollenspiel rausgebracht. Aber das erfahrt ihr dann nach der Pause. Also wir sind wieder zurück aus der Pause und jetzt sind nicht nur der Eddie und ich hier, sondern auch der Trant und der Uke. Hallo Eddie. Uke ist hier gerade da, aber er hat gerade ein Mikrofon, weil wir haben ihm noch keins gegeben und das ist auch besser so, ehrlich gesagt. Er hat auch zum Thema eigentlich gar nichts zu sagen, aber er sitzt hier mit einem Wikingerhut. Es geht doch jetzt um Toiletten, oder nicht? Nein. Und fragt, ob es um Toiletten geht. Ja, auf jeden Fall überwacht er mal, was wir hier machen und wir kriegen danach wahrscheinlich auch irgendwelche Strafen aufgebrannt oder so. Dürfen den Küchendienst von Simon machen oder so, ne? Das wird dann dementsprechend nicht gut ablaufen. Aber lass uns mal zum Thema zurückgehen, sonst sitzen wir wahrscheinlich noch Ewigkeiten hier. Thema war Phantasy Star. Ich glaube, ich brauche es nicht mehr so direkt erwähnen, weil wir hatten ja gerade nur eine kurze Pause im Podcast. Und wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wir haben uns den Trant dazu geholt, weil der Trant ist ein ganz großer Spezialist, was die späteren Phantasy Star Spiele angeht. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Du hast sie gespielt. Ich habe sie gespielt, ja. Ja, du hast sie lange gespielt. Ich bin aber kein Spezialist und bin auch nicht wirklich gut vorbereitet. Das ist doch egal, Trant. Außerdem, das ist ein Test, du darfst dich nicht ablenken lassen davon, was jetzt Uke macht. Ja. Also wir sind vorhin ausgestiegen mit Phantasy Star 4. Phantasy Star 4 fürs Mega Drive damals noch Mitte der 90er rausgekommen. Und danach hatte Sega, ja, so wie Sega es gerne ist, bei den erfolgreichen Serien eine Pause gemacht von mehreren Jahren und es war viele Jahre lang eben kein Phantasy Star rausgekommen, was relativ merkwürdig war, da 97, 98 das ja richtig abgegangen ist mit Final Fantasy VII, dass Rollenspiele auf einmal so modern und so in waren, dass jeder Publisher mindestens 10 Stück pro Monat rausgehauen hat. Nur Sega hat eben nichts gemacht. Kein neues Phantasy Star, kein gar nichts für den Saturn. Ja, ich glaube, ja. Sega hatte zu dem Zeitpunkt große Probleme, ihre neue Konsole Dreamcast an den Mann zu bringen. Dreamcast, also die hatten so viele Probleme von Sega 32X über Mega CD, über Neptune, über was nicht mal rausgekommen ist, über Nomad und wie die dann alle heißen. Die haben nur Hardware rausgebracht, aber keine Spiele dafür gehabt dann. Und für den Sega Saturn gab es leider kein neues Phantasy Star, was ich persönlich sehr schade fand damals. Es gab eine Collection in Japan nochmal, wo alle Spiele zusammengefasst sind. Es gab überhaupt fast nichts für den Saturn. Ja, leider. Ne? Ich habe eine Handvoll Spiele nur noch zu Hause, sowas wie Panzer Dragoon Saga, was nochmal echt cooles Ding ist, aber es sind eben wirklich nur Spiele, die du an einer Hand abzählen kannst. Aber letzten Endes Phantasy Star hatte sehr lange Pause gemacht, bis es dann, ich glaube, 2000, 2001. Mhm. Zu spät erst? Ja. Es kam erst wirklich dann wirklich sieben Jahre später erst zurück mit Phantasy Star Online auf dem Dreamcast. Und sag mal, wann hast du mit Phantasy Star Online angefangen? War das schon auf dem Dreamcast? Nee, eigentlich nicht. Auf dem Dreamcast habe ich es ausgelassen. Ein Kumpel von mir ist da drauf angesprungen, der fand es super toll und hat dann auch später auf dem Gamecube weitergemacht. Mich hat er erst anfixen können, als es auch für die Xbox One rauskam. Und eigentlich habe ich Phantasy Star Online nur deswegen gespielt, weil ich endlich mal ein Online-Rollenspiel zocken wollte. Und für PC gab es die ja zuhauf, aber für Konsole eben nur Phantasy Star. Mhm. Hätte ich da die Auswahl gehabt, hätte ich wahrscheinlich irgendwas anderes gespielt. Aber Phantasy Star war eben das Einzige, also habe ich mir das mal angeschaut und fand es eigentlich auch ganz cool. In der Form, du bist natürlich später eingestellt, aber du hast ja dann auch richtig gespielt da, ne? Ja. Also wirklich, wie ist dein Charakter damals? Okko? OKKO, ja. OKKO, ich kann mich erinnern, dass ich über den irgendwo mal gestolpert bin, weil wir haben uns darüber unterhalten, dass wir im Maniac-Forum sehr aktiv waren. Aha. Und du hast natürlich dort, ich glaube, da hat sich auch eine große Fantasy-Star-Community im Online-Forum dort festgelegt. Ich habe damals Pepper hat gespielt. Mit dem habe ich auch mal zusammen gespielt. Ja, ich habe auf dem Dreamcast noch gespielt. Ach so. Und habe da mit Macher und Der dunkle Herrscher mit magischen Kräften. Genau, der dunkle Herrscher mit den magischen Kräften. Mein griechischer Kollege. Super Typ. Und dann habe ich noch mit Cedebo. Cedebo, ja. Aus der Schweiz, glaube ich, ist er doch, ne? Der ist da auch immer rumgegeistert. Ja. Dagobert habe ich auch mal auf dem Server rumgeistern sehen. Eichhörnchen hier, Iche. War am Start. Ja, so das war so die Leute, mit denen ich da am Anfang noch ein bisschen mitgedaddelt habe, aber auch nicht wirklich lange. Ich habe, glaube ich, nach 2 Wochen entgeistert aufgeben, zumal es ja auch wirklich Geld gekostet hat. Zwei Wochen, ja, es hat ja, nee, eigentlich nicht, es hat ja kein Geld gekostet am Anfang. Also in der Anfang, 2 Wochen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe damals. Hat dir der Dream Pass nicht Geld gekostet? Es hat Geld gekostet, wenn du mit dem Dreamcast online gegangen bist, die Online-Gebühr hast du bezahlt. Das aber im Gegensatz zu später, also wenn du mittlerweile spielen willst, musst du natürlich auch deine typische Online-Rollenspiel, gib mal 10 oder 15 Euro pro Monat, damit du auf die Server raufkommst, zusätzlich machen kommst. Aber natürlich, Dreamcast hat damals als erste Konsole ein richtiges Modem eingebaut. Das war und cool irgendwie, ne? Ich kann mich noch wie man da sich abmühen musste, um eine normale Internetseite anzusurfen, wie man da hin und her scrollen musste und wie schlecht das war. Ich habe mich dann eingewählt, über irgendwelche dann Dienste, wo ich dann meine Seiten geladen habe, die ich lesen wollte und dann wieder ausgeloggt, weil es so teuer war, weil du dann immer die Minutengebühr zahlen musst. Ich habe, bevor ich eine Tastatur hatte, im Maniac-Forum gepostet mit dem Steuerkreuz und dem Steuerpad. Ja. Und es hat dann nicht funktioniert, weil es zu lange gedauert hat, bis ich es abgeschickt hatte und musste alles nochmal machen. Also in der Form, es war schon verglichen mit heute ein Erlebnis, sagen wir es mal so. Die Dreamcast-Tastatur. Das ist eigentlich der größte Widerspruch überhaupt, dass die Dreamcast war die krasse Konsolen-Freak-Konsole. Und dann gab es drauf Quake 3 und eine Tastatur. Es war irgendwie. Genau, also es alles. War ja ein halber PC. Alles schon sehr. Und es war von Windows CE dann auch mit dem Logo drauf, dass sie dann mit dem Betriebssystem was gemacht haben. Aber in der Form auf Phantasy Star Online zurückzukommen. Phantasy Star Online war eben geplant als ein Spiel, was es eben genremäßig nur auf dem PC wirklich gab. Online-Rollenspiele von Ultima Online, EverQuest, was du dann dort herkanntest. Und natürlich, die Dinger sind nicht besonders konsolenfreundlich, sagen wir es mal so. Du kannst keinen EverQuest auf eine Konsole umsetzen, weil es einfach du hast keine Festplatte, du hast nicht die Tastatur normal als Eingabemöglichkeit und es ist auch nicht wirklich das Spiel, was Konsolenleute spielen würden. Ne? Du kannst ja EverQuest und Ultima Online nicht auf ein Gamepad dann runterbrechen, damit es für die normalen Konsolenspieler dann funktioniert. Und Phantasy Star Online war sozusagen mit einer der ersten wirklichen Versuche, ein Spiel zu machen, was für die Konsolenleute funktioniert. No? Mal kurz, gab es überhaupt schon vorher für Konsolen Online-Rollenspiel oder war Phantasy Star Online wirklich das erste? Also für Konsolen, ja, glaube ich, war es das erste. Eigentlich schon, klar. Ich meine, wenn Dreamcast die erste. Ich glaube schon, ne? Also ja. du hattest natürlich dann Netzwerkadapter. In Japan konntest du speziell dann Spiele runterladen übers Netzwerk, ja. Aber das waren dann so wirkliche, ja, fast schon wie Virtual Console Downloads, wo du dann in die Läden gegangen bist und dann Stationen auf Kassette Spiele runtergeladen hast. Aber das ist natürlich trotz Netzwerkverbindungen nicht viel möglich, darüber online zu spielen. Und das, wahrscheinlich gab es noch irgendwie ein, zwei obskure Dinger, die uns jetzt momentan gerade nicht einfallen. Aber dafür, Phantasy Star Online war wirklich das erste, was richtig groß, ne, was auch vor allem richtig publik war, dass die Leute das auch ausprobieren wollten. Ich habe mir, ich weiß, die Phantasy Star Online damals geholt, weil Online war nicht wirklich mein Interesse, aber als großer Phantasy Star Fan muss es natürlich ins Haus die US-Version geholt. Speziell auch aus dem Grund, weil dort die Demo dabei war von Sonic Adventure 2, weiß ich noch. Leider, wie sich nachher herausgestellt hat, die Demo des ersten Levels von Sonic Adventure 2 ist das einzige Gute an Sonic Adventure 2. Natürlich hauptsächlich wegen der Demo gespielt, aber dann, okay, tun wir es mal rein. Und ich habe ähnlich im Maniac-Forum und ich glaube das PP-Forum von Powerplay, was damals da auch aktiv war, da war auch eine recht große Community und auch einige Leute, die ich dann übers Internet kannte und so weiter, dass wir uns da zusammengerollt haben, gemeinsam Phantasy Star online gespielt haben. Damals natürlich noch kein Headset. Beim ersten Probieren habe ich noch auch die ganzen, ja, wenn man miteinander reden will, alles über Tastatur eintippen, die nicht vorhanden ist, also alles über die virtuelle Tastatur. Oder eben über diese Sprechblasen-Shortcuts. Diese Nein, die waren aber auch ganz lustig. Ja, aber das hat mir also ein, zwei Mal probiert und Phantasy Star Online hat mir dann auch ein bisschen Spaß gemacht, weil im Endeffekt, es war nicht so typisch das, was ich erwartet habe von einem Online-Rollenspiel, sondern ich bezeichne es immer noch ganz gerne, es ist quasi so ein Streets of Rage mit Chat-Funktion oder sowas. Ja, ne? Das ist ganz gut. Wenn man es zusammenfasst. Du bist dort zu viert durch. Es gab, glaube ich, drei oder vier Level. Vier Level, glaube ich, waren es. Ne? Mit den gleichen Räumen, mit Gegnern, die dort immer allein aufgetaucht sind. Das ist ja schon ein Problem. Also ich bin wirklich kein großer Fan von Phantasy Star Online, weil einfach es mit einem Rollenspiel, also wirklich nur marginal was zu tun hatte. Es gab keine Story im Prinzip. Es gab nicht wirklich überhaupt was, wo man Dialoge führen konnte. Es gab keine Welt zum Erforschen im klassischen Sinne. Es gab wirklich Stages, Level mit einem Endboss. Mhm. Es gab auch wenig Variationsmöglichkeiten im Kampf. Es gab halt diese Kombos und das höchste der Gefühle war dann, ob du dann nach oben schlägst am Ende oder nach unten so ungefähr. Und also es ist... Es ist schon lustig. Also ich habe es auch lange gespielt, einerseits auf der Xbox 1 und später auf Phantasy Star Universe. Und eigentlich kann ich auch wenig Positives drüber sagen, weil, weißt du, also gerade auf der Xbox 1, ich habe es halt gespielt, wie gesagt, weil es das Einzige war in der Richtung. Ja, ich habe es auch gespielt zu dem Zeitpunkt und auch irgendwie gerne gespielt, aber es ist halt nicht gut. Aber wenn man es mal runterbricht auf das, was es waren immer dieselben Level mit denselben Gegner-Pattern. Du hast immer nur drauf gehofft, dass irgendwas Rotes droppt, weil das waren die Rare-Items. Aber hoffentlich ist was Tolles drin, ein Bauteil für eine coole Waffe. Sonst hast du immer nur dasselbe gemacht und ich fand es auch blöd, dass zum Beispiel Items, die man jetzt gefunden hat, zum Beispiel es gab keine Rüstungsteile, die sich jetzt auch optisch ausgewirkt haben auf den Charakter. Das ich so ein Blödsinn, weißt du? Dein Charakter hat immer gleich ausgesehen, von Minute 1 bis Stunde 1000. Gut, dass du es erwähnst, das war einer der größten Kritikpunkte, das habe ich gehasst, weil es gab zu dem Zeitpunkt, warte mal, 2000, das muss auch so die Zeit gewesen sein, wo Diablo 2, glaube ich, rauskam. Ja, schon. Und das war halt auch der Hit, habe ich gespielt ohne Ende. Und das war halt vom Prinzip her auch nicht anspruchsvoll, auch billiges Rumgemetzel und Gegenstände sammeln. Aber da hast du dich halt gefreut, wenn du dann irgendein Schwert oder einen Helm hattest und dein Charakter ein bisschen anders aussah oder so. Bei Phantasy Star hast du dir das Mega-Schwert geholt und das Beste, was sich, glaube ich, verändert hat, war dann die Farbe von dem Schwert. Genau, unter anderem. Da gab es verschiedene Farben und sonst halt auch verschiedene Waffenmodelle. Genau. Deshalb war auch der Fokus immer, glaube ich, auf dem Mag. Was mit dir rumgeflogen ist. Das auch vorher schon? Jeder Charakter, die Besonderheit, wo auch jeder richtig scharf dann drauf war, wo ich dann auch wieder fast dann drauf und dran war, damals Phantasy Star Online 2 zu kaufen, weil du damals dann ein Mac im Mega Drive und Master System und Dreamcast Form haben konntest. Mac ist sozusagen so eine Art Begleitgerät oder eine Drohne, die mit dir mitgeflogen ist, mit ihrem Charakter über deiner Schulter. Und die hat die mit angegriffen? Oder die hat sich einfach nur aufgeladen nach einer Zeit durch Angriffe oder was weiß ich was. Und irgendwann, wenn das Ding voll war, konntest du das loslassen, genau, eine Spezialattacke. Und das war das, womit du dich wirklich differenzieren konntest, wenn jemand ein cooles Mac hatte, ja, ne? Also Mac MAG, wenn er so ein cooles Ding mit dabei hatte, dann dementsprechend war er auch der Brecher hier, ne? Der konnte richtig was machen. Und also mich hat es damals auch wirklich nicht gefesselt. Einerseits natürlich als Fan der Phantasy-Star-Sachen und speziell, weil mich die Story damals auch so geflasht hatte von Phantasy Star 4, weil alles eben so gut. Die haben sich einfach am Universum im Gröbsten oder an der Grafik oder so bedient und natürlich an dem Namen. Mhm. Aber für mich ist Phantasy Star Online genauso wie Advent Children ein Final Fantasy Teil ist oder so. Zum Beispiel, ne? Und beides genauso scheiße. Ja. Oh Mann, ey, da werden uns die ganzen Phantasy Star Online Fans ist. Ja, alle, dich dafür hassen. Ja, aber echt alle vier. Also ich muss vier eigentlich E-Mails auch, beantworte ich. Ja, echt. Ich muss eigentlich auch noch dazu sagen, nach einer Zeit, wenn man Phantasy Star gespielt hat, also bei mir war es, wie gesagt, die Xbox 1 Version, mhm, und da war es ja die Version 2. Da gab es auch noch mehr Levels als nur vier. Ich glaube 8. Keine Ahnung. Irgendwann hat man sich in der Welt richtig wohlgefühlt. Also da gab es auch, es waren ganz schöne Landschaftsgrafiken, die hatten eine tolle Atmosphäre und eine coole Musik. Da hat man sich irgendwann schön heimisch gefühlt und aber war sag mal, ganz hat schon kurz, ein schönes Flair gehabt. Wegen Online und Massively Multiplayer und so. Man konnte ja immer nur zu viert zocken. Ja. Mhm. Aber war es nicht so, dass man in der Lobby alle gesehen hat? Oder mehr noch? Ja, in der Lobby, es waren ja auch nochmal unterschiedliche Server, glaube ich, ja, jeweils. Genau. Ne? Und es gab ein bestimmtes Limit auf jedem Server, weil die Lobby, man muss sich vorstellen, Phantasy Star Universe ist eben auch futuristisch, eben komplett futuristisch angelegt. Und das Spiel funktioniert eben so, am Anfang kommst du mit deinem großen Raumschiff auf einem Planeten an und willst dort eine Kolonie besuchen, aber in der Kolonie ist der Kontakt abgebrochen. Also machst du essentiell diese vier Level, die du dann durchsuchst, sind, dass du auf dem Planeten runterbeamst und dort diese durchguckst, ja, durchkämpfst sozusagen und dort einen Endgegner besiegst und wieder hoch, damit es dann dort weitergehen kann. Und die Lobby war dann das Raumschiff, wo es dann anfängt. Ne? Und da waren doch auch mehr Leute als nur vier, Ich glaube, ein paar hundert sind dort rumgelaufen. Genau, und das fand ich nämlich, das war irgendwie kontraproduktiv, weil das war für mich der Spaß. Du hast dann in der Lobby die Leute dann aus dem Forum gesehen, hast mir gedacht, du zockst auch und so. Und dann bist du ins Spiel gegangen, hast sie nicht mehr gesehen, waren die weg. Gut, aber wie ging das nochmal? Also da hätte ich mich jetzt echt mal vorbereitet. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ich glaube, du hast dich verabredet eben oben mit den Leuten, dass du deine Party dann gemacht hast. Genau, und ihr seid gemeinsam runtergebeamt in den ersten Raum. Und dann war es eben von da an, Final Fight oder Fighting Force, glaube ich, war damals so das Äquivalent, was wir in 3D kämpfen. Irgendwas war. Vermissen wir jetzt. Es gibt doch so einen Zwischenraum. Es gibt doch so einen Zwischenraum, wo man seine Bank hat. Oder wo auch dieser Waffentacker ist, oder wie das heißt. Da bringst du die Items hin, um die aufdecken zu lassen. Genau, das ist die Stadt. Genau. Den Appraiser meinst du. Aber da war man ja auch nur zu viert. Ja. Aber es gab ja auch noch größere Schiffe oder Lobbyräume. Also ich kann mich erinnern, wo du einkaufen gegangen bist und so weiter, wo du den Waffenladen hattest und den Rüstungsladen und sowas. Ja. Da sind ja alle rumgelaufen, glaube ich. Nee, echt nicht. Nein, das meine ich ja. Das war schon dann im Spiel quasi. Bist du nur zu viel. Da sind aber ein paar NPCs rumgelaufen, die nichts Wichtiges gesagt haben. Deshalb warst du dann in so einen Aufzug gegangen, wo die alle rumgehänselt sind. Ja. Von da aus bist du dann in so einen Aufzug gegangen, der dich zu den einzelnen Dungeons gebracht hat. Genau. Man sah, es war relativ rudimentär, was so Online-Rollenspiele speziell auf. Ich fand es damals aber schon sehr spartanisch. Es war schon sehr spartanisch. Das, was es ausgemacht hat, eben für mich war es wirklich nur, du hast dann gechattet und nebenbei ein bisschen was gemacht mit den Leuten dort. Ja. Ne? Headset gab es ja nicht, ne? Oder? Nee. Deswegen hatte ich es auf der Xbox 1 damals. Auf der Xbox. Also die Dreamcast-Version, eben abgesehen von den Online-Kosten, war sie damals umsonst. Du konntest dich also, ob es die US-Version ist, ob es die japanische, ob es die EU-Version ist, dich einloggen mit dem Ding, ohne dass du extra bezahlst. Und dich dann verabreden mit den anderen und da kämpfen. Das war schon mal eine ganz coole Sache, wenn du was ausprobieren willst, musst du ja dann hierzulande oft einen Account aufmachen. Final Fantasy 11 zum Beispiel gibt es keine Free Trial oder gab es eine relativ lange Zeit nicht. Deshalb habe ich das nie ausprobiert damals, weil ich zahle jetzt keine 15 Euro, um es mal auszutesten. Und das war, ich habe so ein, zwei Wochen lang gespielt, mir extra die Tastatur geholt und dann hatte ich, glaube ich, einen Abend, da bin ich, anstatt mit den Leuten, die waren da gerade, mit denen ich normal unterwegs war, die waren gerade weg und da bin ich an eine Party mit drei Italienern dann geraten. Und die haben aber nur Italienisch gesprochen. Und dann bin ich mit denen 3 Stunden herumgelaufen, während die nur... Stronzo tutti mari di fotolodni, genau, ich Maggiotto. Ich habe absolut nichts verstanden. Ich weiß nicht, nichts gegen die Leute, die waren bestimmt nett und so weiter, aber danach habe ich Phantasy Star Online nie wieder eingelegt auf dem Dreamcast, weil irgendwie... Es hat nichts mehr für mich gebracht. Ne? Mhm. Ich hab gemerkt, ich bin nicht der Online-Spieler. Die Italiener sind schuld. Die Italiener haben den Griechen das... Was auch immer. Sprichst du eigentlich Griechisch? Malista. Es ist der Milas Elenika. Also nicht. Also, nee. Ja, vor der kam ja mehr, dass er kann, wenn er Podcast in der Kar. Αν έχουμε κανέναν άλλον Έλληνα εδώ και θα μιλάμε τα μολυνικά για παιχνίδια, για, για ja, κομπιούτερ και τέτοια πράγματα. Fantasy-Sprache kann ich auch, Gregor. Θα μπορούσαμε να έχουμε με τον Νέβι Ρίκης, με τον Ρίκης, είχαμε να πούμε με τον Podcast. Hier wird gerade auf meinem Kultur... Ich wird auf meinem kulturellen Erbe hier gerade herumgereitet. Herumgeritten, glaube ich, ne? Fantasy-Star-Podcast. Fantasy-Star-Online... Ich glaube, man könnte wirklich viel noch darüber sagen, aber nee. Im Endeffekt hat es für mich nicht wirklich viel was gebracht. Phantasy Star Universe ist dann quasi, Phantasy Star Online hat sich natürlich lange gehalten. Es gab einen Teil 2, einen Teil 3 sozusagen, der dann mehr Levels gebracht hat, mehr Features, mehr Max, mehr unterschiedliche Sachen, aber die habe ich nicht mehr aktiv verfolgt. Ich auch nicht. Eigentlich, ne? Und, ich auch nicht. Und, bis zum nächsten Mal. Sega hat natürlich später auch angefangen, dafür Gebühren zu nehmen. Also nicht mehr, dass du umsonst machen kannst, sondern du musst dir eine Hunters License, glaube ich, kaufen, hieß die. Ey, ich bin so faul, weißt du. Ich habe das abonniert damals auf der Xbox 1 und habe es so lange laufen lassen, ohne es zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich zum Fenster rausgeschmissen habe für nichts. Ich glaub, du und bist das Lustige bei Phantasy Star Universe nochmal. Ich glaube, Sega hat an mir echt bestimmt 200-300 Euro verdient, ohne dass ich was gezockt habe. Also, du bist bei sowas nicht der Einzige. Ich hör ständig von World of Warcraft-Spielern, ja. Ne, die dann, ja, ich könnte ja wieder damit anfangen und so weiter, aber das ist so ein großer Teil des Kapitals von Blizzard, dass Leute, ja, die sich dafür mal natürlich angemeldet haben, die Server gar nicht nutzen, die gar nicht belasten, aber trotzdem ihre 10, 15 natürlich Euro pro Monat. Und halt auch schön geschickt, dass du nur irgendwie per Hotline kündigen kannst, so, wo genau jeder zu faul für ist. Redet ihr immer noch über Fantasy Star? Ja. Ja. Nee, jetzt über deine Mutter. Ich geh jetzt, ne? Also, mach's gut, okay? Tschüss. Ciao, okay. Okay. Nee, geh mal. Geh mal. Ja, wir wurden gerade beleidigt vom Redaktionsleiter. Ist das schön. Was ich sagen wollte, die machen es ja auch schön, machen es ja auch extra, dass man über eine Hotline kündigen muss und dass es da nicht irgendwo in einem Online-Menü einen Button gibt, kündigen. Genau. Dann hätte ich schon längst gemacht, aber zum Telefon zu greifen und dann 7 Nummern einzutippen und zu sagen, nein, ich möchte nicht mehr bezahlen, dafür bin ich dann auch zu faul. Bezahle ich über 300 Euro. Ich kenne sowas in der Form. Sega hat Phantasy Star Online viele Jahre lang weitergeritten, bis sie irgendwann gemerkt haben, nee, da kriegen wir jetzt kein Geld mehr, es ist zu alt. Sie haben ein neues Phantasy Star Online gemacht, aber ist dann Phantasy Star Universe genannt. Ja. Na, Phantasy Star Universe, der Nachfolger sozusagen, der dann nicht mehr damals nur auf Dreamcast und ich glaube PC ist es ja auch noch gekommen und dann GameCube, Xbox 1 waren so die vernetzten Konsolen. PS2-Version gab es keine vom besten Phantasy Star Online. Phantasy Star Universe gab es nur für PS2 und Xbox 360. Ich sprach gerade noch von Phantasy Star Online, das war eben auf den Konsolen. Und Phantasy Star Universe war das erste Mal, dass das Ding auch auf der Next-Gen oder aktuellen Xbox 360 zu laufen war, genau. Plus PC, plus PS2. Ja. Aber es war vor allem eben schon mal ein grafischer Schritt, vor allem in weit nach vorne. Ne? Und im Grundkonzept, was mich das hat später nochmal ausprobieren lassen, es war dieses Mal, Phantasy Star Online konntest du eigentlich nicht offline spielen. Ne? Also okay, es ist so online im Namen, aber es war keinerlei Content drin, wenn du es allein, du konntest es offline spielen. Stimmt. Lustigerweise habe ich das auch sehr oft gemacht, jetzt gerade, wo du sagst, ja. Also jetzt, es gab natürlich keinen Story-Modus, aber ich habe mich oft alleine aufgelevelt und bin allein durch Dungeons gelaufen. Fand ich auch ganz cool. Du warst dann hin und wieder mal in größeren Abständen online gegangen, um zu gucken, was hat sich so getan, was sind für Leute da, was kann ich mit denen machen, aber ich bin auch viel alleine rumgelaufen. So ein schönes Solo-Run sozusagen dort gemacht. Also das, was Trant dort gemacht hat, du hast natürlich, wenn du offline gewesen bist, konntest du Phantasy Star Online zwar spielen, aber natürlich war da niemand anderes überall. Du konntest auch nur alleine losgehen und durch die Level und alles bekämpfen. Glaube ich, auch weniger selten Items getroppt, also viele Sachen konntest du offline gar nicht finden. Das stimmt, ja, das weiß ich sogar noch. Ja. Ja. Eben so, dass du dir einen Vorteil machen kannst. Während die anderen schlafen, levelst du ein bisschen auf, das bisschen, was noch immer geht. Aber Phantasy Star Universe war der Unterschied, du hattest die Online-Komponente, die natürlich ähnlich wie bei Phantasy Star Online funktioniert, mit diversen Updates und Upgrades und Modernisierung, weil seitdem ist ja der Online-Markt explodiert. Mhm. Na, und da muss man sich natürlich anpassen an die aktuellen Begebenheiten. Aber es gab noch einen ausgewachsenen Offline-Part mit Cutscenes, mit Story, mit Musik und so weiter und so fort. Und das war das, was mich an den Titel dann nochmal wieder rangeholt hat, trotz der Abneigung gegenüber Online. Ich habe es mir gekauft für die Xbox 360 und sogar gespielt und sogar recht gern gespielt, muss ich sagen. Also fürs Durchspielen kriegst du ja 1000 von 1000 Gamer Points, glaube ich. Ich hatte 0 von 1000. Ich habe mir den mal kurz angeguckt und habe gedacht, warum soll ich denn das machen? Warum? Ja, wenn du so spielst, du hast eine gewisse Grundstory, die sich wieder um Weltraumstationen und Angriff von einer unbekannten Kraft und dann geht ihr auf die Planeten runter und es gibt schon richtig ausgewachsene Cutscenes, die relativ nervig inszeniert waren mit ziemlich dummen Charakteren teilweise. Aber so das Grundprinzip, dass du dann hingehst und dann so, ja, es war ungefähr wie so ein Episodic Content aufgebautes Spiel. Na, es fängt an mit einem TV-Serien-Intro, ne? Also so klassisch mit einem richtig, richtig schlimmen Lied, was auf Englisch gesungen wird. Was, Sega macht ja oft richtig schlimme Rocklieder, die dann vor dem Supersonic Warrior. So was in der Form. Also ich sage jedem, der mal wirklich einen der schlechtesten Vorspände sehen will, schaut euch den Phantasy Star Universe Vorspann mal an. Na, also ihr werdet nicht glauben, was da für eine Musik abläuft. Aber es hat gepasst zu dem Setting, dass du so eine Art wirklich cheesy Weltraumabenteuer hast. Und die einzelnen Kapitel, die Kapitel, wo es aufgeteilt war, haben so 1, 2, 3 Stunden gedauert und wurden dann am Ende mit so einem Cliffhanger oder, naja, gut, TV-Serienfolge zu Ende. Ein Cliffhanger gab es nicht richtig oft, aber es wurde dann so ein Preview gemacht, was in der nächsten Folge passiert. Mhm. Na? Upcoming on Phantasy Star Universe. Du-dup, du-dup, du-dup. Da siehst du so Ausschnitte von der nächsten Folge. Ja? Und dann geht die nächste Folge los, wieder mit dem Vorspann. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es mal als Episodic Content gedacht war, dass du es alle paar Monate mal oder alle paar Wochen mal eine Episode runterladen kannst. Aber letzten Endes haben sie es dann doch auf die Disc raufgetan. Ja. Und es hatte so einen kleinen, coolen Rhythmus, dass ich dann an dem Tag mal eine Episode durchspielen kann, an dem anderen mal. Und währenddessen dieses, ja, ich habe so ein gewisses Fable für Dungeon Crawler dann, ne, wo du dann durch zufallsgenerierte Level läufst und deine Leute ein bisschen auflevelst und so weiter. Und es hat auch ein ganz gutes System gehabt. Es war so aufgewertet gegenüber Phantasy Star Online, fand ich. Ne? Du hattest mehr Optionen, was die Waffen angeht. Du konntest endlich sehen, dass du unterschiedliche Waffen hast, ne? Was ich schon mal cool fand mit Schwertern und Knarren und so weiter und so fort. Und ich habe den eigentlich relativ gerne gespielt. Mhm. Ja, also, wir können ja mal zum Online-Punkt kommen. Also deckt sich ja in großen Teilen mit dem Solo-Modus. Was neu war in Phantasy Star Universe, war zum Beispiel, dass man jetzt einen Mac hatte, was aber auch in seiner eigenen Wohnung stand. Stimmt, eine eigene Wohnung hattest du auch noch, war zum auch Beispiel, neu, fand ja. ich cool. Hat man ein eigenes Apartment gehabt, so ein Rückzugspunkt. Und man konnte seinem Mac verschiedene Materialien geben. Zuerst legt man eine Platine ein, die ist quasi ein Rezept, und dann muss man noch Materialien dazugeben für dieses Rezept, um da draus eine Waffe zu bauen. Der Mac baut es dann und es dauert dann je nach Grad real, glaube ich, 5 Stunden, 10 Stunden, 15 Stunden. Das heißt, du musstest wirklich warten, bis die Waffe dann fertiggestellt ist. Und das Lustige war, die Waffe konnte auch kaputt gehen. Also du fragst deinen Mac, ey, ist die Waffe fertig? Ja. Dann klickst du, okay, will ich haben. Und dann sagt er, oh, scheiße, ist kaputt gegangen. Ja, wie jetzt? Weißt du, ich habe hier zig Materialien gesammelt und habe mir den Arsch aufgerissen, um das Zeug zu kriegen. Echt seltene Sachen. Und dann willst du die Waffe haben, die dabei rauskommt, und sie ist kaputt. Oh, ich habe die Waffe fallen lassen. Tut mir leid. Ungefähr so. Es ist so frustrierend gewesen. Da konntest du auch nicht absaven vorher, oder? Nee. Das war halt Pech. Also entweder du hast Glück oder nicht. Und das Tolle war dann irgendwie, die Waffen hatten verschiedene Elemente, die verschieden stark ausgeprägt waren. Also du konntest Glück haben und hast eine Waffe mit 50% Licht gehabt oder sowas oder eben nur mit 10%. Und das waren dann halt auch die wertigen Waffen. So hat man quasi die Marktwirtschaft in dem Online-Spiel angekurbelt, weißt du, dass wenn jemand ein 50% Lichtschwert, keine Ahnung oder was, erstellt hat, dann war das halt richtig teuer, das konntest du gut verkaufen und ja, so hat man quasi die... So hast du die Wirtschaft am Laufen gehalten. Ungefähr, ja. Stimmt, das habe ich auch nicht gesagt, weil man hatte ja auch einen eigenen Laden in seinem Apartment. Also Sachen, die du jetzt verkaufen wolltest, konntest du in deinen Online-Laden stellen. Dann konnten da Leute reinkommen, haben sich irgendwie deine Sachen angeschaut. Dann haben sie das gekauft und du hast dein Geld in deiner Kasse gehabt. Und so hat man dann Handel betrieben. Mhm. Und das war ein Ding, das gab es nicht beim ersten Online, glaube ich nicht, ne? Nee. In der Form. Nee. Na, du brauchst ja eine Infrastruktur oder jedenfalls eine Wirtschaft, wie du es genannt hast. In einem Online-Rollenspiel sieht man ja, wie extrem das bei World of Warcraft abgeht mit Handeln und Erz sammeln und dies und jenes und alles. Ist natürlich etwas, wo, wenn Sega ihr großes Fantasy-Star etablieren kann, dass die Leute dort auch sich bewegen und dort auch hauptsächlich spielen, um dort zu handeln. Das wäre so ein Grund, um mehr Leute ranzuholen. Ne? Ja. Das weil mittlerweile ist ja, wenn du online ein Rollenspiel machst, du kämpfst ja gegen World of Warcraft, ne? Mhm. Du musst wirklich was bieten, damit die Leute von World of Warcraft weggehen. Und in der Form, du hast natürlich einige Zeit lang eben gespielt, Phantasy Star Universe im Online-Modus. Wie lange hat es dich denn ungefähr so gefesselt gehalten? Boah, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel die Stunden anzeigt. Das war auf jeden Fall eine recht lange Zeit. Ich glaube, Level 160 hatte ich. Mhm. Dann hat es mir irgendwann zu lang gedauert bis zum nächsten Level-Up und ich habe die Lust verloren. Aber bis dahin habe ich einiges gesehen und es war auch ganz, ganz cool, aber ach, Mist, jetzt habe ich einen Hänger. Ist das ein Hänger? Na? Ich frage mich, wieso ich dann die Lust verloren habe. Weil Spielscheiße ist? Ja, aber das müsste man ja eigentlich auch schon nach 10 oder 20 Stunden merken, weißt du? Ich weiß gar nicht, warum ich dann mittendrin die Lust verloren habe. Also es war einerseits halt, weil es echt monoton und eintönig war, weißt du, wie gesagt, Waffen hast du irgendwann alle gesehen und dann halt von der in der Waffe ein 50% Exemplar zu bekommen und dafür dann nochmal 100 Stunden reinzusetzen, denkst du dir, nee, da ist mir die Zeit zu wertvoll für. Also ich kenne sowas, speziell die Motivation, wenn du ein Spiel, obwohl du da lange dran gesessen hast, speziell wenn es so ein Dungeon-Crawler ist, der eben sich nicht über Story definiert, den du nicht spielst, um dann zu erfahren, wie es weitergeht, den du nicht spielst oder den du hauptsächlich dafür spielst, um dann dein Equipment aufzuleveln, um Items zu finden, um Loot einzusammeln. Und naja, die Motivation, die du hast, du spielst natürlich immer ähnlich gleich und ein bisschen monoton und so weiter und so fort, das ist gleichzeitig Motivation, aber da kann ich auch sehr schnell sagen, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, jetzt lasse ich es einfach liegen. Es hat entweder es fesselt dich wirklich oder es fesselt dich gar nicht mehr. Na? Ah, jetzt fällt mir noch ein, warum ich auch aufgehört habe. Es waren sehr wenig deutsche Spieler da. Ja. Also die sind immer weniger geworden und dann Italiener sind halt und viele... Griechen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, dann sind halt viele XXX Neo Dark Scorpion 2K6 rumgelaufen mit so blöde Schreikiddies. Da gab es auch noch diese Sprechblasenfunktion, weißt du, du bist manchmal in so beschissene Räume, in so Lobbys gekommen, wo tausende Sprechblasen aufgeploppt sind und da denkst du ja auch gleich, ey, mit so Leuten möchte ich nicht spielen. Und das, naja, irgendwann hast du dann keine Lust mehr gehabt. Also Phantasy Star Universe, dementsprechend, der Trant hat's gespielt. Wir anderen nicht mehr wirklich, außer dem Offline-Part, aber das zählt nicht wirklich, glaube ich. Ich meine, speziell eine Sache, als wo wir und Eddie uns drüber unterhalten haben, die als Phantasy Star-Fan hast du natürlich lange Zeit drauf gewartet, dass da ein richtiges Phantasy Star kommt. Dann kamen die Online-Dinger und eigentlich war die Hoffnung dahin, ne? Dass da mal was Vernünftiges auftaucht. Und letzten Endes, ja, was Wirkliches kommt auch eigentlich nicht mehr raus. Ne? Nee, aber also, du musst noch eins, bevor wir hier den Wrap-up machen, erwähnen. Du hast nämlich gesagt, dass die Fantasy-Star-Macher ja was anderes gemacht haben. Hast du einen Spoiler vorhin gemacht? Nicht einen Spoiler, einen Cliffhanger. Ich weiß, bevor wir den Trant geholt haben. Ich weiß, da wollte ich das kurz am Ende nochmal anhören. Da will ich auch nicht allzu lange dafür erzählen, aber die Phantasy Star-Entwickler selber, das Team, Entwicklerchefin Rieko Kodama, heißt die nette Frau, die hat damals Phantasy Star 1 dran mitentwickelt und war dann für Teil 2 und 4 hauptsächlich verantwortlich. Also quasi Phantasy Star ist ihr Baby. Ne? Und die hat damals das Team dann geleitet, das für Dreamcast ein großes Rollenspiel gemacht hat. Das ist nämlich das Spiel Skies of Arcadia. Oder Skies of Arcadia. Eines der wenigen wirklich großen und beliebten und erfolgreichen Rollenspiele. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das Wort gut vermieden habe. In der Form, weil ich persönlich mit Skies of Arcadia ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. In der Form, Skies of Arcadia war so ein Ding, du hast dort nicht mehr dieses Fantasy-Setting gehabt, nicht mehr dieses Space-Setting, sondern du warst dort ein Pirat, und zwar ein Luftpirat. Auf dem Luftschiff. Und du hast dort dir mit dem Imperium einen Krieg geliefert und so weiter. Und ein relativ ungewöhnliches Setting, aber was ich an Skies of Arcadia einerseits wirklich sehr gelungen fand, war das Gefühl, ne? Also du hast wenige Spiele, die dir so ein richtiges Abenteuergefühl geben, wenn du das machst. Ne? Dass du eine coole Welt hast, die du erforschen kannst. Grandia 1 will ich vielleicht mal anführen, wer das gespielt hat. Grandia ist auch so ein Spiel, ein bisschen was so, wo du wirklich auf Abenteuerdur bist und die Welt entdecken willst und gucken willst, was ist da noch, was kannst du da noch so finden. Und Skies of Arcadia hatte das gleiche Feeling. Es war zu der damaligen Zeit, wo es rausgekommen ist für den Dreamcast, das grafisch beste Konsolenrollenspiel. Also heutzutage sieht es nicht mehr so berauschend aus, aber auf dem Dreamcast, da du eh nicht so viel hattest, rollenspielmäßig. Das ist schon cool aus. Und da hat Sega richtig reingebuttert, was die Technik angeht. Coole Musik und so weiter und so fort. Was das Spiel für mich danach getötet hat, obwohl es eigentlich das ganz coole Fantasy, ja, diesen coolen Fantasy-Star-Touch hatte, weil die gleichen Entwickler dahinter saßen, die Ladezeiten haben es für mich damals getötet. Du bist mit deinem Schiff auf der durch die Luft dort geflogen und wie du es bei Rollenspielen kennst, dann du hast mal alle 10 Sekunden einen Encounter, alle 15 Sekunden und so weiter. Das war bei Skies of Arcadia nicht anders. Nur, jedes Mal, wo du einen Encounter hattest, du bist mit deinem Schiff rumgeflogen, dann musstest du erstmal dein Deck laden, wo deine Charaktere rauslaufen, die Gegner bekämpfen. Und bis ein Kampf angefangen hat, ich habe es getimed, ja, 45 Sekunden, ja, bis der Kampf angefangen hat. Und das Schlimmste war danach, das Kampfsystem war so kaputt, dass du jeden Kampf mit der gleichen Taktik gewinnen konntest. Du musstest irgendwie so Special Points aufladen, konntest ein Super Special ablassen, bei jedem Kampf exakt das Gleiche. Ich hatte die Bewegung, konnte ich auswendig dann. Kampf gewonnen, weiter, dann teilweise vielleicht manchmal nicht 10 Sekunden, sondern 3 Sekunden später, der nächste Kampf und nochmal 45 Sekunden warten. Ich glaube, wir müssen dich jetzt einfangen, weil sonst... Sonst galoppiere ich weiter. Galoppierst du weiter, wir sind jetzt schon hier mitten in Skies of Arcadia. Und ja, sorry. Also ursprünglich war dieser Podcast übrigens für eine halbe Stunde angesetzt. Ja, halbe Stunde. Jetzt haben wir fast die anderthalb voll, aber wir werden es auch vorher beenden. Auf jeden Fall. Ja, wir haben es ein bisschen in Sachen Fantasy Star verquatscht, aber ich glaube, das ist auch legitim. Unsere Liebhaber legitim. Also Hassmails gegenüber mir, weil ich Skies of Arcadia hasse, bitte schickt, ne, gregor@gameone.de und so weiter. Freu mich über jede Mail, die ich dann löschen kann. Nein, die wird natürlich beantwortet. Übers Bett gehängt. Aber wer sich gewundert hat, die haben eben Skies of Arcadia gemacht und kein richtiges Fantasy Star mehr. Es gibt noch eine Menge Spin-Offs und so Text-Adventures, die nur in Japan rausgekommen sind. Und es gibt, glaube ich, in Japan ist noch ein Fantasy Star Zero rausgekommen für den DS. Oh ja, stimmt. Den das es noch ich mal gibt, auch mal anschauen. Den das, glaube ich, auch so halb wie ein bisschen die Online-Teile soll. Aber das hat, glaube ich, hier für uns jetzt keine große Relevanz, weil für uns ist es eben so eine Serie, die eigentlich gestorben ist mittlerweile, ne? Ja. Wo du dich cool daran erinnerst. Ich kann jedem ans Herz legen, eben nochmal vielleicht Fantasy Star 4 sich anzugucken in der einen oder anderen einfach, Form. Wie du es vorhin schon gesagt hast, mal eine von den Collections sich zu kaufen, die kosten nicht mehr viel Geld und bieten auf jeden Fall immer noch soliden Rollenspielspaß, wenn man keiner ist, der jetzt da direkt Augenkrebs kriegt, wenn er die Grafik sieht. Ja, dann werde ich mir den Podcast ja auch mal anhören, wenn er fertig ist. Wenn er fertig, ja. Ich höre, was ihr darüber erzählt habt, weil... Ich habe überhaupt keine Verbindung. Wir die Passagen löschen, wo wir über den Trant gelästert haben. Ja. Dann ist der Podcast auch wieder nur 20 Minuten, dann passt er wieder mit der Zeit. Dann passt es. Dann nehmen wir überall die ganzen Trant-Referenzen aus. Alles klar. Bevor wir rausgehen, möchte ich nur eine kleine Sache erwähnen. Wir werden jetzt diese Woche auf der Games Convention sein, oder Entschuldigung, auf der Gamescom. Diese Woche, also dementsprechend werden wir in der Zeit erstmal keinen Podcast haben, aber wie sich im Gespräch zwischen mir und der Obrigkeit hier mittlerweile herauskristallisiert hat, werden wir den Podcast demnächst wirklich offiziell und regelmäßig hier haben. Also es werden dann keine Experimente dann hier. Yay, klatsch. Warte mal, Pause machen für digitales Klatschen einfügen. Jetzt. Jetzt sind wir wieder da. Sollen das aussehen? Ist es echt so? Ja, ich werde dann ich gebe jetzt noch kein Datum direkt fest, aber in den Wochen nach dem nach der Gamescom, wenn wir wieder zurück sind, werde ich dann dementsprechend alles vorbereiten, dass wir hier eine Art wöchentlichen Podcast machen. Wie in der Form der aussehen will, werde ich und wer dabei ist, werde ich noch arbeiten und zu welcher Zeit wir den machen. Aber dass wir auf jeden Fall dann etwas haben, wo wir über aktuelle Sachen sprechen können, wo wir zwischendurch vielleicht mal wieder Specials, wenn wir mal Zeit haben, wie das hier, wie der Kinopodcast, den wir gemacht haben, auch mit reinwerfen können. Und das wird sich dann alles in den Wochen nach der Gamescom regeln. Jetzt mal ganz biedig. Was ich euch nochmal sage, das wird jetzt im Artikel auch erwähnt, wir haben einen Namen für den Podcast. Es wird heißen der Game One Plauschangriff und wir brauchen noch ein Logo für den Podcast. Alle Details im Artikel, wenn ich diesen Podcast hochlade, aber das Logo wollen wir gerne von euch erstellen lassen. Deshalb machen wir einen Contest. Dementsprechend schaut es euch an und schickt uns Antwort und so weiter, da steht alles drin. Ich bin der Gregor, ich sag Tschüss. Ich bin der Eddie und wir schaffen es tatsächlich vor 90 Minuten. Okay, ich bin der Trant und ich habe noch 13 Sekunden. Ach komm, scheiß drauf. Mach's komm, gut. Scheiß drauf. 9, 8, 7, 6, 5, aus. In der Sommerpause sind wir nicht zu Hause, sondern im Hotel und machen ganz viel schnell. Ja. Nee, ist auch blöd. Trant, kannst du da was zu machen? Ja, machen wir so. Jeder macht eine Zeile sozusagen. Trant wirkt schon wieder so angewidert. Ja. Guck mal, da läuft wieder der draußen rum. Als wir hier gepodcastet haben, hat er ins Fenster geguckt und gemacht. Der Typ mit den langen Haaren. Sagt er allen seinen Freunden: Ich weiß, wo Budi wohnt. Ich weiß, wo Budi wohnt. Kommt alle hierher. Er macht Fotos. Ich weiß, wo Budi wohnt. Tschüss. Kommt alle her ins Hotel. Das ist blöd. Ins Hotel. Ich glaube, wir brauchen eine neue. Ins Hotel. Ach ja. Machen wir heute die Sendung Hotel, ins Hotel. Hotel. Ich hab den Hotel Blues. Den Hotel Blues. Ich hab den Hotel Blues. Ich hab die Schnauze so voll, ich bin den ganzen Tag nur in der Gegend rumgerannt. Oh yeah. so ein Scheiß, das macht mir keinen Spaß. Und jetzt auch noch diese dumme Hotelshow, wessen Idee war denn das? Der dumme Trant.